Vasco da Gama, der am 24. Dezember vor 500 Jahren gestorben ist, war ein Held. Zum Beispiel in den Erzählungen, die ich als Jugendlicher gelesen habe. Der erste Seefahrer, der um das Kap der Guten Hoffnung an der Südspitze Afrikas herum nach Indien gesegelt ist. Was für eine große, epochemachende Unternehmung. Und das war es auch. Auf jeden Fall aus der damaligen Sicht Portugals und Europas, die nach Wegen suchten, Gewürze aus Asien zu beziehen, ohne von Zwischenhändlern abhängig zu sein. Es war aber auch der Beginn des portugiesischen Kolonialreiches in Asien. Denn die portugiesischen Seefahrer traten nicht nur als friedliche Händler auf, sondern beschossen die Häfen von See aus mit Kanonen, bis sie exklusive Handelsrechte bekamen. Damit waren die bis dahin dominanten arabischen Händler ausgebootet. Die Geschichte ist vielschichtiger und facettenreicher, als zumindest mein Jugendbuch sie mir damals erzählt hat. Es lohnt sich, sich sowohl die Umstände der Seefahrt Ende des 15. Jahrhunderts vor Augen zu führen. Man hört das Holz unter der Last des Windes ächzen. Aber auch die Umstände des Zusammenlebens in dieser ersten Epoche der Globalisierung, die für Jahrhunderte die Weichen gestellt hat für das Verhältnis Europas zum Rest der Welt. Bis heute. Seien Sie gespannt auf die lange Nacht über den Seefahrer und Entdecker Vasco da Gama von Günter Wessel. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl. Ich bin der Redakteur der Langen Nacht. Ich wünsche Ihnen einen schönen vierten Advent und ein frohes Weihnachtsfest. Sie erreichen mich wie immer unter langenacht@deutschlandfunk.de. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine lange Nacht über kubanische Künstlerinnen und Künstler, die in Konflikt mit dem Regime gekommen sind. Sehr unterschiedliche Wege sind die Autoren und Performerinnen gegangen und haben die Konfrontation nicht gescheut, um auf ihre Weise künstlerischen Widerstand zu leisten. Seien Sie gespannt. Sie können alle langen Nächte der letzten Monate auch in der Deutschlandfunk-App nachhören. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche. Und aus der Menge, die zum Ufer rannte, trat ein Verehrer Mahomets hervor. Den Abgesandten heißt er froh willkommen und sagt auf Spanisch, dass er fertig kann. Was trieb dich, dass du so weit hergekommen, in andere Welt aus deinem Lande, Mann? Als wir so einige Zeit vor Anker lagen, kamen von der Küste vier Barken auf uns zu, um zu erfahren, wer wir wären. Und die Insassen nannten uns Calicut und zeigten uns, wo es lag. Am folgenden Tag wiederholte sich das Spiel. Dieselben Barken kamen wieder vom Ufer zu unseren Schiffen und der Kommandant schickte einen der Verbannten mit ihnen nach Calicut. Die Eingeborenen brachten ihn an Land und führten ihn zu einem Ort, wo zwei Araber aus Tunis wohnten, die Kastilisch und Genuesisch sprechen konnten. Und der erste Gruß, den sie ihm zuriefen, lautete: Hol dich der Teufel, wer hat dich hierher gebracht? Und er? Wir sind durch tiefes Meer geschwommen, worauf kein sterblicher Gedanke sann, zu Spähen des Indus ferne Stromes weiten und das Gesetz des Herrn dort auszubreiten. Und sie fragten, was wir so weit in der Ferne suchten. Er antwortete ihnen, wir kommen, um Christen und Gewürze zu suchen. Ich denke, die Araber, die da waren, die wussten, was da kommt. Die konnten schon verwundert sein, als da Gama dann in einem längeren Turn da den Indischen Ozean überwunden hatte, waren die schon da und haben, als er ankam, ihn da schon sehr kühl empfangen. Insofern war denen klar, worum es ging. Das war kein Geheimnis, dass die Portugiesen die etablierten Handelsbeziehungen, also den etablierten Gewürzhandel der Araber, unterminieren wollten. Das stand an, das lag auf der Hand. Am 20. Mai 1498 landete die kleine Flotte Vasco da Gamas vor Calicut, der heutigen Stadt Kozhikode an der Südwestküste Indiens, dem damals wichtigsten Handelsplatz Südindiens für Gewürze. In Luis de Camões um 1570 verfassten Lusiaden, Lusitaner hießen zur Römerzeit die Bewohner Portugals, einem Heldengedicht auf die portugiesische Nation, aufgehängt an der ersten Indienfahrt Vasco da Gamas, spielen Gewürze keine Rolle. Entdeckerlust, Wissenssuche und Missionstätigkeit werden als Motive genannt. Unverblümt hingegen benennt der einzige Bericht der Reise, der von Alvaro Velho verfasst wurde, die Motive der Portugiesen. Man suche Christen und Gewürze. Eine klare, lakonische Ansage. Was den arabischen Händlern vor Ort nicht gefiel. Sünne Jutacak, Professorin für Geschichte der frühen Neuzeit an der Universität Greifswald. Sie haben auch bewusst versucht, einzugreifen in die portugiesisch-indischen Kontakte und Beziehungen. Und das weist eigentlich alles darauf hin, dass die genau wussten, was da kommt. Dies ist eine Geschichte von der Suche nach Gewürzen und Gold, dem Handel mit Elfenbein und Sklaven, der Verbreitung des Christentums und dem Zurückdrängen des Islam. Von der Entwicklung der Seefahrt, der Kartografie und der Navigation. Von Stürmen und Mastbrüchen, von Träumen und Zweifeln, von Skorbut und sterbenden Mannschaften, von Handel und Eroberung und einer frühen Form von Globalisierung. Von Vasco da Gama und dem Finden des Seewegs nach Indien. Von Plänen und Zufällen. Von portugiesischer Seefahrerkunst. Wir, die Portugiesen, haben die Alten wie auch die Modernen hinter uns gelassen. So sehr, dass wir mit Recht behaupten können, im Vergleich zu uns wussten sie nichts. So, strotzend vor Selbstbewusstsein, der portugiesische Chronist Duarte Pacheco Pereira im Jahre 1506. Von diesem Lande, Calicut, das Hochindien heißt, kommen die Gewürze her, die im Osten und Westen, in Portugal und in allen anderen Ländern der Welt verzehrt werden. Desgleichen kommen von der Stadt, Calicut mit Namen, viele Edelsteine aller Art. Das heißt, von eigenen Erzeugnissen gibt es in dieser Stadt nur folgende Gewürze. Viel Ingwer, Pfeffer und Zimt. Obwohl letzterer nicht so fein ist wie der von einer Insel, die Ceylon heißt. Diese ist von Calicut 8 Tagereisen entfernt und all ihr Zimt geht nach Calicut und nach einer Insel, die sie Malakka nennen, von wo die Gewürznelke nach Calicut kommt. Dort nehmen die Schiffe aus Mekka die Gewürze an Bord. Gewürze sind, wenn man es jetzt ganz offiziell sagt, sind Gewürze und Kräuter Pflanzenteile, die wegen ihres Gehaltes an natürlichen Inhaltsstoffen als geschmacks- oder geruchgebende Zutaten zu Lebensmitteln bestimmt sind. Das ist quasi die offizielle Begründung in den Leitsätzen für Gewürze und andere würzende Zutaten im deutschen Lebensmittelhandbuch. Jasmin Soldira ist Referentin für Öffentlichkeitsarbeit beim Fachverband der Gewürzindustrie in Bonn. Salz ist ein Mineral und zählt nicht zu den Gewürzen. Also wenn man das jetzt ein bisschen aufteilen will, könnte man sagen, also getrocknete Blüten, Früchte, Knospen, Samen, das sind Pflanzenteile, die zu den Gewürzen oder Kräutern dazu zählen. Von Calicut, dem heutigen Kozhikode in Südindien, verschifften die Araber die Gewürze nach Jidda, dem damals und heute wichtigsten Hafen am Roten Meer. Alvaro Velho beschrieb den langen und teuren Weg, den die Gewürze aus Südostasien, von Sri Lanka und Südindien bis in den Mittelmeerraum zurücklegten. Von dieser Insel Malakka bis dorthin brauchen sie vor dem Wind 50 Tage, weil die Schiffe dieses Landes nicht mit Seitenwind fahren. Dort angekommen, löschen sie die Ladung und zahlen dem Großsultan ihren Zoll. Dann werden die Gewürze auf kleinere Schiffe geladen, die sie durch das Rote Meer zu einem Ort bringen, der nahe bei Santa Catarina am Sinai liegt und Suez heißt. Und auch hier bezahlen sie wieder Zoll. Dort laden die Kaufleute die Gewürze auf Kamele um und bringen sie in 10 Tagen nach Kairo, wo sie erneut Zoll zu bezahlen haben. Auf dem Weg nach Kairo werden sie oft von Räubern überfallen, die es hierzulande in großer Anzahl gibt. Diese sind Beduinen und andere. Und dort laden sie die Gewürze von Neuem in Schiffe um, die auf einem Fluss fahren, der Nil heißt. Auf diesem Fluss fahren sie 2 Tage bis zu einem Ort, der Rosette genannt wird. Und hier zahlen sie wieder Zoll. Nun lädt man die kostbare Fracht von Neuem auf Kamele und bringt sie in einer Tagesreise nach einer Stadt, die Alexandria heißt und eine Seestadt ist. Dorthin kommen die venezianischen und genuesischen Galeeren, um die Gewürze zu kaufen. Überall Zölle, überall Risiken. Der Preis der Gewürze stieg mit jeder Seemeile. Venezianische und genuesische Händler beherrschten den Mittelmeerraum, arabische die Handelswege in Nordafrika und nach Asien. Und Portugal war im Mittelmeerraum das letzte Glied in der Handelskette. Durch mindestens ein Dutzend Hände war jede Zimtstange, jede Gewürznelke, jedes Pfefferkorn und jede Muskatnuss gegangen, ehe sie in Lissabon auf dem Markt lag. Im Anfang war das Gewürz. So der erste Satz von Stefan Zweigs Romanbiografie Ferdinand Magellans. Für ihn ist die Suche nach Gewürzen das Motiv für die Entdeckerfahrten des 15. und 16. Jahrhunderts. Sünne Jutatschak sagt dazu: Dieser Fokus auf die Gewürze, der hat damit zu tun, dass die eben kostbar waren, weil sie in Europa knapp waren. Es gab eben keinen Pfeffer. Pfeffer wird angebaut in Vietnam und Indonesien. Ist immer noch das beliebteste Gewürz der Deutschen oder ich glaube sogar mittlerweile weltweit. Der Pfeffer ist eine Art Kletterstrauch, Pipanicum, also eine tropische Schlingpflanze, die braucht Kletterhilfen, dann wird sie bis zu 10, 15 Meter hoch und hat dann lange Stiele mit Blütenähren und da sind da 10 bis 15 Zentimeter lange Früchte dran, da sind bis zu 50 kleine Kügelchen dran, das sind dann also quasi die Pfefferkörner. Der schwarze Pfeffer, der grüne Pfeffer, der weiße oder rote Pfeffer stammen alle von der gleichen Pflanze, sagt Jasmin Soldierer. Die Unterschiede entstehen durch den Reifegrad der Frucht und die Art der Verarbeitung, ob sie eingelegt oder fermentiert oder getrocknet wird. Der schwarze Pfeffer, da werden die Fruchtähren kurz vor der Reife gepflückt, werden kurz mit kochendem Wasser übergossen und danach werden die Früchte in der Sonne getrocknet, ganz oft auf so Matten, einfach von der intensiven Sonne. Und dabei läuft ein biochemischer Prozess, also die Fermentation ab und dadurch färbt sich dann die Hülle schwarz und die Kugel wird so ein bisschen schrumpelig, so wie wir das dann letztlich auch kennen für unsere Pfeffermühle. Es ist erstaunlich, dass der Pfeffer so geschätzt wird. Während bei anderen Gütern der süße Duft anziehend oder das Aussehen einladend wirkt, empfiehlt dem Pfeffer weder die Frucht noch das Korn. Nur seine Schärfe macht ihn interessant. Und deswegen fahren wir nach Indien. Das notierte Plinius der Ältere schon um 77 in seiner Naturalis Historiae. Er war dabei aber durchaus ungenau. Nicht die Römer reisten nach Indien, sondern der Pfeffer reiste. Von Indien nach Rom und die genauen Handelswege der Gewürze waren Plinius unbekannt. Zwar glaubte er wohl nicht mehr dem griechischen Geschichtsschreiber Herodot aus dem 5. Jahrhundert vor Christus, der beispielsweise berichtet hatte, dass Zimt aus einem Land irgendwo weit im Osten komme, dort riesige Zimtvögel die Zimtstangen sammelten und zum Bau ihrer Nester verwendeten und man diese Nester unter großer Gefahr zerstören müsste, um an das Gewürz zu gelangen. Diese alten Geschichten wurden von den Arabern erfunden, um den Preis ihrer Waren zu erhöhen. Sie waren damit sehr erfolgreich. Gewürze waren absolute Luxusgüter. Sie waren gesucht. Man zahlte fast jeden Preis, um das Essen zu würzen oder auch gut zu riechen. Plinius berichtete, dass in Rom die reichen Frauen nach Zimtparfum dufteten. Ihn besorgte jedoch, dass die römische Gesellschaft zwar nach Gewürzen gierte, selbst aber keine adäquaten Handelsprodukte anzubieten hatte. Zwar wurden Textilien und Metallwaren exportiert, Korallen und auch Wein, vor allem aber wurde mit Münzgeld und Gold bezahlt. Plinius klagte: In keinem Jahr saugt Indien weniger als 50 Millionen Sesterzen vom Wohlstand unseres Reiches ab und liefert uns dafür Waren zum Hundertfachen ihres Erzeugerpreises. Nach den niedrigsten Schätzungen ziehen Indien, die Sera und Arabien jedes Jahr 100 Millionen Sesterzen aus unserem Reich. Das ist die Summe, die uns unsere Genüsse und unsere Frauen kosten. Auch wenn sie die Handelsbilanz ruinierten, waren Gewürze aus Ostasien als Luxusgüter gesucht. Als der Gotenkönig Alarich zu Beginn des 5. Jahrhunderts Rom belagerte, verlangte er als Ablöse unter anderem 3000 Pfund Pfeffer. Handelsdynastien wie die Fugger und Welser wurden im Mittelalter auch mit Gewürzen reich. Vor allem aber die italienischen Stadtstaaten wie Venedig und Genua. Andere hatten da das Nachsehen. Im Mittelmeer gab es gut etablierte Handelsbeziehungen und da waren die Portugiesen nicht sehr vorteilhaft aufgestellt. Die Portugiesen waren im Grunde so ein bisschen abgehängt. Die lagen am äußersten atlantischen Rand Europas und hatten im Mittelmeer nicht so richtig gute Möglichkeiten, sich am Handel zu beteiligen, genau zu dieser Zeit. Gleichzeitig ist Portugal aber ein Land, das massiv von Importen abhängig ist. So Hiram Kümper, Professor für Geschichte des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit in Mannheim. Es waren Importe aus zwei Richtungen. Aus Nordeuropa, dem Hanseraum und England, kamen Getreide, vor allem Weizen, auch Textilien und Metallwaren. Aus dem Süden, über das Mittelmeer, vor allem Luxusgüter, wie eben Gewürze. Aber auch Seide und Gold. Doch vor allem die südlichen Handelswege waren ab dem späten 14. Jahrhundert immer wieder gefährdet. Aber es ist tatsächlich auch ein politisch immer schwierigeres Klima zwischen eben allen möglichen Herrschaften, christlichen Herrschaften rund um den Mittelmeerraum und dem Osmanischen Reich, das ja immer stärker expandiert und seit der Mitte des 15. Jahrhunderts ja jetzt auch wirklich sozusagen in der Wahrnehmung der Europäer an die europäischen Tore klopft. Zumal es auch ein wirtschaftliches Ungleichgewicht gab. Europa war nicht arm, hatte aber den Osmanen, durch deren Gebiet die Luxuswaren wie Seide, Edelsteine und Metalle, Gewürze und Porzellan kamen, wenig als Gegenleistung zu bieten. Das heißt, das Einzige, was man denen eigentlich bieten kann, ist Edelmetall. Edelmetall heißt in diesem Fall Silber. Denn Gold gibt es eigentlich in Europa gar nicht in angemessener Menge. Im Gegenteil, das importiert man ja. Und das heißt, man hat also wirklich massive Silberausflüsse und das stört einen, denn das führt natürlich dann auch zu Silberknappheiten. Ob Portugal aus wirtschaftlichen Gründen seine Zuflucht auf dem Atlantik und in Afrika suchte, ist selbst in der Rückschau nicht genau zu sagen. Es gibt wenig resonierende, also sozusagen, wie soll man sagen, wirtschaftspolitische Dokumente, wenn man so will. Die hätten wir natürlich gerne, also wo Leute dann wirklich ihre Motive ganz klar offenlegen. Die gibt es nur ganz bedingt. Insofern kann man nur vermuten, dass dahinter auch ein großer wirtschaftspolitischer Plan steht. Wir wissen sehr wenig über die großen Helden der Entdeckungsgeschichte. Das, was wir wissen, stammt weniger aus direkten Quellen, sondern wurde in der Regel von Chronisten überliefert. Einer von ihnen war Gomes Inés de Zurara, der um 1453 ein Geschichtswerk verfasste. Die Chronik der bemerkenswerten Taten, welche sich bei der Eroberung von Guinea, die auf Befehl des Infanten Dom Henrique durchgeführt wurden, ereigneten. Dom Henrique war Heinrich der Seefahrer. Der Beiname der Seefahrer mutet eher paradox an. Hatte Heinrich doch nur wenige Male Schiffsboden unter seinen Füßen gespürt. Dennoch hatte er bis zu seinem Tod 1460 großen Anteil an den Entdeckerfahrten der Portugiesen. Sechs Gründe führte Gomes Inés de Zurara an, warum Prinz Heinrich die Seefahrt so förderte. Weil er den Wunsch hatte, das Land, welches unterhalb der Kanarischen Inseln lag, und ein Kap, das Bojador genannt wurde, kennenzulernen. Denn niemandem war bis zu jener Zeit, weder durch Schriften noch durch Berichte, Genaues über die Eigenschaften des Landes jenseits besagtem Kaps bekannt. Der zweite war, dass er dachte, wenn sich in jenen Ländern irgendeine christliche Bevölkerung befände oder es irgendwelche Häfen gäbe, die man ohne Gefahr anlaufen könnte, dann ließen sich viele Waren, die einen guten Absatz finden würden, in das hiesige Reich holen. Was den dritten Grund betrifft, so behauptete man, die Macht der Mauren jener Länder Afrikas sei erheblich größer, als allgemein angenommen werde. Und dass es unter ihnen keinerlei Christen gäbe, noch irgendein anderes Geschlecht. Und weil jede Vernunft aus einer angeborenen Vorsicht oder Klugheit heraus gezwungen ist, die Mächtigkeit ihres Feindes zu kennen, bemühte sich besagter Herr, all das in Erfahrung bringen zu lassen, um genau zu wissen, bis wohin die Macht jener Ungläubigen reiche. Beim vierten Grunde handelte es sich darum, dass er in den 31 Jahren, während der er die Mauren bekämpfte, nie einen christlichen König noch sonst einen Herrn von außerhalb dieses Landes fand, der um die Liebe unseres Herrn Jesus Christus willen im besagten Kampfe beigestanden wäre. Er wollte wissen, ob sich in jenen Gebieten christliche Fürsten aufhielten. Der fünfte Grund war der große Wunsch, den heiligen Glauben an unseren Herrn Jesus Christus zu mehren und ihm alle Seelen, die sich retten wollten, zuzuführen. Und als sechsten und wichtigsten Grund nannte Gomesh Inesh de Zurara den Stand der Gestirne. Sie, deren Lauf von Gott festgelegt sei, hätten den Lebensweg Heinrichs vorausbestimmt. In Zagreš, am südwestlichen Zipfel der Algarve, grüßt auf dem Marktplatz eine Statue Heinrich des Seefahrers. In der nahegelegenen Festung, die hoch auf schroffen Klippen erbaut wurde, an die die langen Wellen des Atlantik anbrannten, befindet sich ein Steinkreis mit 43 Metern Durchmesser und 42 einzelnen Elementen, der 1921 zufällig entdeckt wurde und aus dem 15. Jahrhundert stammen soll. Er wird Rosa dos Ventos do Infante Dom Enrique, Windrose Heinrichs des Seefahrers, genannt, doch in Wirklichkeit ist unklar, ob er eine Windrose oder eine Sonnenuhr ist. Vielleicht beides. Angeblich begründete Heinrich in Zagreš eine Seefahrerschule, an der Nautik und Geographie unterrichtet werden. Also das ist wie alles so um Heinrich den Seefahrer herum, Mythenbildung, die ja sehr, sehr früh im Grunde auch schon einsetzt in der portugiesischen Historiografie. Und die teilweise auf relativ dünnen Quellen aufbaut, sagt Hiram Kümper. Die gab es wirklich nicht, da gibt es keinerlei Hinweise. Seine Historikerkollegin Jorun Pöttering, spezialisiert auf portugiesische und lateinamerikanische Geschichte, ist da sehr entschieden. Das Wissen, was die wesentliche Basis für die Seefahrt dargestellt hat, war ein Wissen von Seefahrern. Und die auch so ein Learning by Doing gemacht haben und mal geguckt haben. Man fährt einfach die afrikanische Küste runter und guckt mal, wie weit man kommt. Und das geht nicht immer einfach wegen der Strömung. Das heißt, an bestimmten Stellen kommt man ganz leicht einfach mal weiter, aber nicht mehr zurück. Es ist ein Learning by Doing. Erfahrungswissen, das weitergegeben wurde. Auf den Planken der Schiffe. Die Kunst der Seefahrt war in erster Linie ein Handwerk, das von Generation zu Generation auf den Schiffen selbst und in den Häfen vermittelt wurde. Schiffsführer und Seeleute probierten Neues aus, lernten aus ihren Erfahrungen und erweiterten so Stück für Stück ihre Fähigkeiten. Ohne Wissenschaftler, ohne Aufträge der Krone, sondern durch die alltägliche Praxis. Natürlich kamen die Seefahrer nach ihrer Rückkehr immer an den Hof und zeigten, was sie gefunden hatten. Welche Buchten, welche Flüsse, welche Ländereien. Und dort wurde auch die Bedeutung der Ausfahrten diskutiert. Aber eine Seefahrerschule in Zagreš, das war nur eine romantische Erfindung, meint auch Sünne Jutacak. Vieles von dem, was in der älteren Geschichtsschreibung über diese Seefahrtsschule gesagt wurde, ist eigentlich sowas wie eine Erinnerungskultur, portugiesische Erinnerungskultur, die auch immer noch lebt und die natürlich auch mitbefeuert wurde durch Camões und die Dichtung über diese frühen Entdeckungsreisen. Das heißt, man hat eigentlich ein zeitgenössisches Phänomen, das sich bis in die Gegenwart fast fortgeschrieben hat und die Historiografie mit beeinflusst hat. Spätere Dichtung statt zeitgenössischer Wahrheit. Denn wirkliche Zeitzeugen wie der portugiesische Geschichtsschreiber Gomesh Inesh de Zurara erwähnten weder ein besonders wissenschaftliches Interesse Heinrichs noch eine Seefahrerschule. Und so trifft Hiram Kümpers Fazit wohl zu. Das hat natürlich auch was Nationalhistoriografisches. Und in der Zeit des 19. Jahrhunderts, die ja die wesentlichen großen ersten Forschungsschritte dazu unternommen hat, ist das ja auch eine absolut nationalistische Zeit. Und da merkt man mal, wie nahe es liegt, solche einzelnen Personen, gerade wenn es leicht fällt, auch zu mystifizieren. Und leicht fällt es immer dann, wenn die Quellenlage so lala ist. Heldengeschichten tun Not. Im 16. Jahrhundert, als die ersten Chroniken verfasst wurden, im 19. Jahrhundert, als nationale Größe wichtig wurde. So entstand wohl auch die Überhöhung Heinrich des Seefahrers in der älteren Geschichtsschreibung. Wir kennen ihn hauptsächlich als einen Förderer der Seefahrt und gleichzeitig scheint er schon auch sozusagen private Interessen daran zu haben und fällt ja also sein Wirken auch in eine Zeit, wo man jetzt, wo sozusagen die portugiesische Krone unter wiederum Unterstützung vor allem von italienischem Geld jetzt sich neue Betätigungsfelder sucht. Und da hat er im Grunde einfach sozusagen den richtigen Riecher, kann man vielleicht sagen. Es gab ein Konglomerat von Interessen, eine Menge treibender Kräfte. Händler, die investieren wollten, eine religiöse Komponente. Heinrich war Mitglied des portugiesischen Christusordens, der missionieren wollte, was bei der Kolonisierung ja immer ein wichtiges Legitimationsargument war. Und es gab auch einen ganz profanen Grund, warum das frühe 15. Jahrhundert die Zeit dafür war, sich auf das unbekannte Meer hinauszuwagen. Die Antwort ist, weil man kann auf einmal und auch, weil man meint, es jetzt zu müssen. Und das spiegeln die Portugiesen vielleicht ganz gut. Also die haben im 15. Jahrhundert ihren Teil der Reconquista, also im Grunde der christlichen, also in deren Wahrnehmung Wiedereroberung ihres Teiles der Iberischen Halbinsel gerade abgeschlossen. Denen geht es so ökonomisch stabil, wie es Portugal im Mittelalter eben gehen kann. Und Jorun Pöttering ergänzt. Aus meiner Sicht das Wesentliche ist, dass Portugal eine sehr frühe staatliche Entwicklung hatte. Schon Mitte des 13. Jahrhunderts existierte Portugal ungefähr in den Grenzen wie heute, kontrolliert von einer zentralen Gewalt, dem Königtum. Der Staat war konsolidiert. Ein König mit relativ viel Macht, relativ guten Bürokraten, die ein Einkommen generiert haben, für den Staat wirklich in der Lage waren, auch in den ländlichen Gebieten und insbesondere eben in den Häfen Abgaben reinzunehmen, zu kontrollieren, zu verwalten, auch mit juristisch ausgebildetem Personal, was auch in Europa sonst, naja, gerade mal in den Hauptstädten vorhanden war, aber nicht so flächendeckend. Das heißt, Kaufleute konnten da gut arbeiten, weil sie eine gewisse Rechtssicherheit hatten. Es gab finanzielle Mittel und einen König, der die Kontrolle hatte über sein Land. Im Jahre 1415 eroberten die Portugiesen die Stadt Ceuta auf dem afrikanischen Ufer der Straße von Gibraltar. Das Ziel war, die Karawanen, die über die Sahara gekommen sind, mit Gold, mit Salz, mit Elfenbein, Malagueta-Pfeffer, dass diese Sachen eben dann nach Portugal gehen würden. Die Karawanen haben einfach die Richtung gewechselt, sind gar nicht mehr nach Ceuta gegangen. Somit blieb Portugal isoliert. Abgehängt von den Warenströmen. Das Land wollte und musste aber aus der Abgeschiedenheit heraus. Wohin sollte man sich wenden? Das Mittelmeer ist eigentlich ziemlich zu, also zu dieser Zeit. Also da haben wir wirklich ein, und das muss man schon sagen, wesentlich genuesisches Kolonialnetz geradezu über das gesamte Mittelmeer, auch bis ins Schwarze Meer hinein, bis an die Krim. Also seit im Grunde der auslaufenden späten Kreuzzugszeit haben die sich an ganz, ganz vielen Standorten teilweise wirklich auch herrschaftlich festgesetzt und an anderen eben eine so starke Wirtschaftsherrschaft aufgebaut, also keine politische, aber doch eine wirtschaftliche, dass die relativ viele Routen geradezu monopolisiert haben. Der Atlantik hingegen war offen. Man kannte ihn schon ein wenig. Die Wege zu den Kanaren, die Wege nach Madeira und auch ein Stück der afrikanischen Atlantikküste. Kap Bojador ist auf Karten Westafrikas nur schwer zu finden. Es ist ein unscheinbarer Landvorsprung auf 26 Grad, 7 Minuten und 37 Sekunden nördlicher Breite und 14 Grad, 29 Minuten und 57 Sekunden westlicher Länge, etwa 150 Kilometer südlich der Südspitze der kanarischen Insel Fuerteventura. Heute ist kaum glaubhaft, dass dieses Kap 20 Jahre lang Endpunkt aller portugiesischen Bemühungen war, die afrikanische Küste zu erforschen. Portugiesisches Meer, Fernando Pessoa. O salzige Flut, in deinem Salz strömen die Tränen Portugals. Um deinetwillen weinten Mütter, klang Kinderbeten, Klagebitter. Und manches Brautgemach blieb leer, auf dass du unser seist, o Meer. Und doch, die Mühe ist nicht verloren, ist nur die Seele großgeboren. Willst du Kap Bojador bezwingen, musst du den Schmerz erst niederringen. Gott schloss das Meer mit Abgrundsiegeln und ließ es doch den Himmel spiegeln. Bereits 1415 hatten auf Geheiß von Prinz Heinrich erste Seefahrer Kap Bojador erreicht. Doch kein Segler traute sich weiter nach Süden. Es war nicht nur die Furcht vor den unberechenbaren Strömungen des Meeres, vor dem Nebel dort, den Stürmen und den sich ständig verändernden Wanderdünen an Land, die sie zurückschrecken ließ. Es war auch die Angst, überhaupt weiter nach Süden zu fahren. Denn hatte nicht Ptolemäus gelehrt, dass zwischen den Wendekreisen alles Leben von der senkrecht stehenden Sonne versenkt werde. Man glaubte auch, dass das Meer jenseits des nördlichen Wendekreises koche oder zu einem salzigen Brei werde, den kein Schiff mehr zerteilen könne. Dass Seeungeheuer dort hausten, es Magnetberge gäbe und die Sonne die Menschen schwarz brenne. Es war eine ungeheuerliche Barriere, ein Kap des Schreckens, offensichtlich unbezwingbar. Obwohl Prinz Heinrich, so der portugiesische Geschichtsschreiber Gomes Inês de Zurara, Schiff auf Schiff aussandte, das Kap zu umsegeln. Gomes schrieb: Ihr sollt wissen, dass, obwohl er sie viele Male dorthin schickte und außerdem Männer sandte, die aufgrund großer Taten im Waffenhandwerk bei den anderen einen vortrefflichen Namen besaßen, nie einer unter ihnen war, der gewagt hätte, über jenes Kap Bojador hinauszufahren. Und das, um die Wahrheit zu sagen, geschah nicht aus Mangel an Mut oder gutem Willen, sondern wegen der Neuheit der Unternehmung. Wie sollen wir, sagten sie, die Grenzen überschreiten, die unsere Väter gezogen haben? Und welchen Nutzen kann dem Infanten der Verlust unserer Seelen und damit unserer Leben bringen? Denn bekanntermaßen würden wir Mörder unserer selbst sein. In Lagos an der Algarve, seiner angeblichen Geburtsstadt, steht an der alten Stadtmauer ein bronzenes Denkmal für Gil Inês. Überlebensgroß steht er auf seinem Steinsockel, ein paar Schrift- oder Kartenrollen unter dem Arm. Der Blick ist über die Hafeneinfahrt und das alte Fort dort hinweg in die Ferne gerichtet, den Schiffen folgend, die heute vor allem Touristen die Felsküste entlang schippern. Lebensdaten fehlen auf dem Sockel, denn sie sind nicht bekannt. Stattdessen verrät eine Inschrift: Er öffnete das alte Meer, die modernen Menschen. Gil Inês fuhr 1433 aus, Kap Bojador zu umsegeln, doch er kam nur bis zu den Kanarischen Inseln. Im Jahr darauf schickte ihn der Infant erneut los. Ihr könnt, sagte der Infant, auf keine so große Gefahr stoßen, dass nicht der zu erwartende Lohn viel größer wäre. Vielleicht hatte Heinrich ja gut reden. Er fuhr ja nicht selbst mit. Natürlich brauche ich die Bereitschaft, mich auf die Ungewissheit, die damit verbunden ist, einzulassen. Ich brauche auch die Bereitschaft, das Scheitern in Kauf zu nehmen, sagt Sünne Jutacak. Gil Inês brachte wohl beides mit. Er tastete sich mit seinem Schiff an den Rand der bekannten Welt vor. In noch unberührte Räume, in ständiger Furcht verschlungen zu werden. In das Dunkel des Irrationalen, der Mythen und Legenden. Er segelte vorbei an den Riffen und Strudel, zunächst weit hinaus nach Westen und dann nach Süden, dann Richtung Osten. Und als die Seeleute die Küste wieder erreichten, sahen sie, dass Küste und Meer völlig anders aussahen, als sie geglaubt hatten. Denn beides, Küste und Meer, waren genauso wie nördlich des Kaps, kein unbekannter Raum. Gomes Inês de Zurara schrieb um 1453 in seiner Chronik: Selbst wenn die Unternehmung, was die Mühsal betrifft, minder gewesen sein soll, so wurde sie allein aufgrund ihrer Verwegenheit für bedeutend angesehen. Je schrecklicher die Gefährlichkeit der Sache von den anderen dargestellt wurde, desto größere Ehrfurcht wurde dem Wagemut dieses Mannes nun gezollt. Gil Inês hatte den Mythos von Kap Bojador, vom kochenden Meer und der alles verbrennenden Sonne, entzaubert. Er ließ sogar südlich von Kap Bojador anlegen. Gomes Inês de Zurara. Und weil mir schien, Herr, sagte Gil Inês, dass ich irgendeinen Beweis von dem Land mitbringen müsse, nachdem ich es betreten habe, pflückte ich diese Pflanzen, die ich Euer Gnaden hier überreiche und welche wir in diesem Königreich Rosen der Heiligen Maria nennen. Bei der Rosa de Santa Maria handelte es sich um die echte Rose von Jericho. Eine einjährige Wüstenpflanze, die ihre Samen in einer kugelförmigen, eingerollten, verholzten Struktur schützt. Und vorab, ein Barinell ist ein Schiff, ähnlich einer Karavelle. Nachdem auf diese Weise der Bericht über seine Fahrt beendet war, ließ der Infant ein Barinell ausrüsten, über das er Afonso González Baldaya, seinem Mundschenk, den Oberbefehl gab, und ebenso verfuhr er mit Gil Inês und dessen Schiff, wobei er ihnen auftrug, dass sie noch einmal dorthin zurückfahren sollten, was sie auch wirklich taten. Und sie segelten 50 Leguas über das Kap hinaus wo sie ein Land ohne Behausungen, aber Spuren von Menschen und Kamelen vorfanden. Von nun an gab es für die Portugiesen keine Grenze mehr in ihren Entdeckerköpfen. Jahr für Jahr stießen sie ein Stück weiter nach Süden vor. Afonso Gonçalves segelte 1435 erneut los. An einer Flussmündung ging er an Land, er nannte den Fluss Rio de Ouro. Zwei Knappen brachen auf Pferden ins Landesinnere auf. Und damit sie selbst und die Pferde weniger Mühe hätten, befahl er, dass sie keinerlei Waffen zur Verteidigung mitnehmen sollten, sondern nur ihre Lanzen und Schwerter, um anzugreifen, wenn es nötig sein sollte. Denn wenn sie auf Leute stießen, die sie gefangen nehmen wollten, würden die Hufen ihrer Pferde die beste Hilfe darstellen. Es sei denn, sie träfen einen einzelnen Menschen an, dessen sie sich ohne Gefahr erwehren könnten. Bei der Erfüllung dieser Aufgabe bewiesen die beiden Knappen schon, welch kühne Männer sie späterhin sein würden. Denn da sie so weit von ihrer Heimat entfernt waren, wussten sie weder auf welche noch auf wie viele Leute sie stoßen würden, ganz zu schweigen von den wilden Tieren, durch deren Anblick und furchterregendes Gebaren sie wegen ihres zarten Alters, denn sie waren beide kaum älter als 17 Jahre, verschreckt werden konnten. Die Portugiesen segelten weiter nach Süden. Im Jahre 1444 gelangte Nuno Tristão an die Mündung des Senegal und 1454 umrundete Dinis Dias das Kap Verde, auf dem heute Dakar, die Hauptstadt des Senegal, liegt. Den Entdeckern folgten die Händler, auch auf eigenen Schiffen. Es gab Investoren, die bereit waren, diese Fahrten zu finanzieren und die auch das ökonomische Potenzial gesehen haben und die ein großes Interesse hatten, damit zu wirken. Das heißt, das ist wirklich so eine Initiative und das kann man später in der Geschichte der Entdeckung auch immer wieder beobachten, die eigentlich privatwirtschaftlich ist. Gar nicht so sehr von den Kronen ausging, sondern eben von den Handelsdynastien, von den Kaufleuten, die damit neue Märkte erschließen wollten. Doch die Krone schaffte die Infrastruktur dafür, dass die Händler fahren konnten. Sie vergab Lizenzen für den Afrikahandel, sicherte die neuen Routen ab, ließ die Küsten kartografieren und stellte das Material den Händlern zur Verfügung. 1444 erwarb Lanzarote de Ilha, ein Ritter Heinrich des Seefahrers, eine Lizenz für den Afrikahandel. Er konnte mehrere Karavellen auf eigene Rechnung ausrüsten, bewaffnen und lossegeln. Es war die erste von Privatleuten organisierte Handelsreise an die afrikanische Küste. In Lagos wurde eine Handelsgesellschaft für Handel und Fischfang an der afrikanischen Küste, die Compagnia de Lagos, gegründet. Der venezianische Kaufmann Alvisca d'Amosto segelte 1455 los. Er befuhr erstmals den Senegalfluss und später auch den Gambia-Fluss. In seinen Aufzeichnungen finden sich Bemerkungen über die Art, wie die Einheimischen rudern, wie sie sich kleiden und tätowieren und sich schmücken. Sie haben ihre Ohren ganz herum mit Löchern versehen, in denen sie verschiedene kleine Ringe aus Gold tragen, einen hinter dem anderen in einer Reihe. Und der untere Teil der Nase ist in der Mitte auch durchbohrt. Und sie tragen darin einen Ring aus Gold, der in der gleichen Weise befestigt ist wie bei unseren Stieren. Und wenn sie essen wollen, ziehen sie ihn auf eine Seite. Gegessen werden oft für ihn sehr fremde und merkwürdige Dinge. Ich durfte mir von dem Tierkadaver nehmen, was ich wollte. Ich schnitt mir also ein Stück Fleisch aus dem Tierkörper heraus, das ich dann geröstet und gebraten auf meinem Schiff aß. Nunmehr konnte ich mit Recht behaupten, dass ich das Fleisch eines Tieres gegessen hatte, was vor mir noch keiner meiner Landsleute gekostet hatte. Und freilich schmeckte das Elefantenfleisch nicht sehr gut. Es war zäh und zudem noch fad. Außerdem schaffte ich einen Fuß dieses Tieres an Bord, ebenso ein Stück von seinem Rüssel und einige Körperhaare, die mindestens 1,5 Spannen lang waren, vielleicht sogar etwas länger. Wieder zurück in Portugal zeigte ich all dieses Prinz Heinrich, der es als großes Geschenk entgegennahm. Schließlich waren dies die ersten Dinge, die er aus dem Land erhielt, das dank seiner Bemühungen und Anstrengungen entdeckt worden war. Doch das große Geschäft machte man nicht mit Elefantenfleisch, sondern mit dem Gold, das er auch mitbrachte, mit Elfenbein und mit Sklaven. Schon 1441 hatten Nuño Tristão und Antão Gonçalves von ihrer Reise an die westafrikanische Küste neben Seehundfällen die ersten 12 zum Verkauf bestimmten afrikanischen Sklaven nach Portugal mitgebracht. Später wurde der Menschenfang professionalisiert. Der portugiesische Geschichtsschreiber Gomes Inês de Zurara berichtete über die Sklavenjagd auf einer von Lanzarotes Ausfahrten. Dessen Männer standen vor einer Siedlung. Sie sahen, dass die Mauren mit ihren Frauen und Kindern so schnell sie konnten die Unterkünfte verließen, da sie die Feinde bemerkt hatten. Und sie fielen über sie her, wobei sie São Tiago, São Jorge, Portugal schrien. Und sie töteten und nahmen gefangen, wen sie nur erwischten. Dort hättet ihr sehen können, wie Frauen ihre Kinder, Ehemänner ihre Frauen im Stich ließen und jeder nur für sich selbst trachtete, eiligst zu fliehen. Einige stürzten sich ins Wasser, andere glaubten, in ihren Hütten Rettung zu finden. Wieder andere versteckten ihre Kinder im Schlamm, weil sie dachten, dass sie diese so bewahren und später wiederfinden könnten. Und schließlich wollte unser Herrgott, der alles Gute belohnt, dass sie für die Mühe, die sie ihm zu Diensten auf sich genommen hatten, an diesem Tag den Sieg über die Feinde erringen sollten. Und als Lohn und Entgelt konnten sie 165 Männer, Frauen und Kinder gefangen nehmen, bis auf die, welche starben oder getötet wurden. Als der Kampf beendet war, dankten alle Gott für die große Gnade, die er ihnen zuteil werden ließ, indem er ihnen zum Sieg und zu ihrer eigenen Rettung verhalf. Der Sklavenhandel ist nicht unbedeutend, nicht nur in Portugal, sondern eben zum Beispiel auch in Italien. Wir haben im Grunde das ganze Mittelalter über, das vergisst man immer, haben wir auch Sklaverei in Europa. Aber es ist ein Wirtschaftszweig, der über lange Zeit natürlich nur für gewisse wirtschaftliche Segmente relevant ist. Das ist dann relevant, wenn man eine Plantagenwirtschaft hat, eben beim Zuckerrau. Deshalb ist es eben für Portugal auch interessant. Es gibt also gewisse kulturelle Bedingungen, warum es in zum Beispiel im italienischen Stadtbürgertum interessant ist oder sozusagen traditionell Sklaven zu besitzen. Aber zum Beispiel relativ uninteressant in weiten Teilen Nordeuropas, weil es ökonomisch keine Bedeutung hat und sozusagen kulturell auch keine Wurzeln. Das wird erst im 16. Jahrhundert, da wird der Sklavenhandel dann zu einem wirklich großen Phänomen. Er brachte viel Geld. Erstmalig wurden 1444, nachdem Lanzarote wieder in Lagos angekommen war, versklavte Menschen öffentlich verkauft. Am nächsten Tag, welcher der 8. August war, begannen die Seefahrer, die Gefangenen auszuladen, um sie dorthin zu bringen, wohin man sie befohlen hatte. Wie diese nun auf jenem Feld versammelt standen, ergaben sie einen wunderlichen Anblick. Denn unter ihnen befanden sich einige von regelrechter Hellhäutigkeit, hübsch und wohlgestaltet. Andere von weniger heller Hautfarbe, wieder andere waren so schwarz wie Äthiopier. Das Feld, von dem der portugiesische Geschichtsschreiber Gomes Inês de Zurara schrieb, lag am Rande der Altstadt von Lagos und ist heute ein offener, baumbestandener Platz. Spielende Kinder, schlendernde Touristen, Musik dringt aus den Cafés. Eine Kirche, ein Denkmal für Heinrich den Seefahrer, aufgestellt 1960, anlässlich seines 500. Todestages. Ein unscheinbares, zweistöckiges Gebäude im Kolonialstil mit Arkaden. Das Museum in Lagos, das sich dem Sklavenhandel widmet. Welches Herz wäre nicht schmerzhaft von mitleidigem Gefühl erfüllt worden, als es jene erbarmungswürdige Gesellschaft sah? Denn einige hielten die Köpfe gesenkt, die Gesichter von Tränen überströmt und blickten von einem zum anderen. Die nächsten wimmerten schmerzgepeinigt, die Augen den Himmelshöhen zugewandt, an die sie ihre Blicke hefteten. Und mit lauten Stimmen riefen sie, als ob sie Hilfe vom Vater der Natur erbäten. Wieder andere gaben ihren Wehklagen in Form von Liedern Ausdruck, aus welchen sich eindeutig das Maß ihrer Trauer erkennen ließ. Gomes Inês de Zurara erlaubte sich Mitgefühl. Aber um ihr Leid noch zu vergrößern, kamen nun jene, welche die Aufteilung vorzunehmen hatten, und begannen, die einen von den anderen zu trennen, um ihre Anteile auszugleichen. Aus diesem Grunde wurde es notwendig, Kinder von ihren Eltern zu scheiden, Frauen von ihren Ehemännern, Geschwister von ihren Mitgeschwistern. Jeder kam dahin, wohin das Schicksal ihn warf. Kaum hatte man sie in eine Gruppe gestellt, sahen die Kinder ihre Eltern in einer anderen und liefen eiligst zu ihnen. Die Mütter drückten die übrigen Kinder an ihre Brust und warfen sich mit ihnen zu Boden. Dabei wurden sie verletzt und hatten wenig Achtung auf ihre eigenen Körper. Nur damit ihnen die Kinder nicht genommen würden. Ein Spektakel. Der Platz war voll. Menschen aus dem Ort und den umliegenden Dörfern hätten, wie der Chronist schrieb, ihre Arbeit ruhen lassen, nur um dem Verkauf zuzusehen. Sie staunten und lachten und wunderten sich, und mittendrin der Königssohn. Der Infant erschien auf einem prachtvollen Pferd. Er wurde von seinem Gefolge begleitet. Die 46 Sklaven, die ihm als sein Fünfter zustanden, wählte er innerhalb kürzester Zeit aus, da ihm sein gesamter fürstlicher Reichtum zu Gebote stand. Prinz Heinrich war ungerührt, denn er wusste, er vollbrachte eigentlich eine gute Tat. Er rettete Seelen. Er bedachte mit großer Freude die Errettung dieser Seelen, die vorher verloren waren. Wie sie also zuvor in Verdammnis ihrer Seelen und Körper gelebt hatten, so kehrte sich nun alles ins Gegenteil. Für ihre Seelen, weil sie Heiden gewesen waren, ohne die Klarheit und das Licht des heiligen Glaubens. Für den Leib, weil sie wie Wilde, ohne jegliches Gebot vernunftbegabter Kreaturen gelebt hatten. Denn sie wussten weder, was Brot und Wein waren, noch kannten sie die Bedeckung vermittels Stoffes oder Unterkunft durch ein Haus. Aber das Schlimmste war ihre riesige Unwissenheit, wodurch sie keinerlei Kenntnis von Besitz hatten, sondern nur in einem den Tieren ähnlichen Müßiggang lebten. Am Ende war auch Gomesh Inesh de Zurara versöhnt. Denn den Sklaven winkte ein besseres Dasein. Nicht nur ihre Seelen wurden gerettet. Sie lernten Keuschheit und das Privateigentum schätzen. Den Glauben und Zivilisation bringen, das war die frühe Fassung des Versuchs, Kolonialismus zum humanitären Akt umzudeuten. Man darf Missionierung eben nicht als reines Legitimationsinstrument betrachten, sondern muss eben auch sehen, dass tatsächlich das gläubige Menschen waren, die sich da auf den Weg gemacht haben. So Sünne Jutatschak aus Greifswald. Ich glaube aber tatsächlich, dass man diese spirituelle Motivation, gerade bei den frühen Entdeckungsreisen, dass man also den Glaubenshintergrund der Menschen ernst nehmen muss. Und dass auch diese Auseinandersetzung mit den Muslimen und die Bedrohung durch die Osmanen etwas war, was natürlich in der Glaubenswelt eine Rolle gespielt hat und nicht nur als militärische Bedrohung. In Lagos wurde einer der wichtigsten Sklavenmärkte Portugals eingerichtet. Schätzungen gehen davon aus, dass im 16. Jahrhundert 10% der Bevölkerung sowohl der Algarve wie auch Lissabons Sklaven waren. Vor allem aber wurden Sklaven nach Madeira verschickt. Die Inselgruppe nördlich der Kanaren, die ab 1420 von Portugiesen besiedelt worden war, lieferte zunächst Holz und Fisch ins Mutterland, später Getreide und vor allem ab Mitte des 15. Jahrhunderts auch Zucker. Das Zuckerrohr wurde von Sklaven angepflanzt und geschlagen und Madeira wurde schnell zum führenden Zuckerproduzenten Europas. Bis nach Antwerpen und Bristol wurde Zucker exportiert. Das große Entdeckungsabenteuer wurde immer mehr zum großen Geschäft. Portugal, das 100 Jahre lang unter Goldknappheit litt, konnte schon 1434 zur Goldprägung von Münzen zurückkehren. 1469 schloss König Afonso V. einen Vertrag mit dem Lissabonner Geschäftsmann Fernão Gomes. Der erhielt für 5 Jahre das Monopol auf den Handel mit westafrikanischen Gütern und verpflichtete sich im Gegenzug dazu, 200 Mil Reis zu zahlen und jedes Jahr etwa 550 Kilometer Küste weiter erforschen zu lassen. Was sich für Gomes wohl lohnte. 5 Jahre später zahlte er bei der Vertragsverlängerung 100 Mil Reis mehr. Der Real, im Plural Reis, war eine Silbermünze mit einem Gehalt von knapp 3 Gramm Silber. 300 Mil Reis waren 300.000 Reis, was also etwa 9 Kilogramm Silber entsprach. Ein Quintal, also 80 Pfund, Gewürznelken, kosteten in Alexandria 8 Mil Reis. Dieselbe Menge Pfeffer, 6 Milreich. Die Küstenbezeichnungen sprechen Bände. Von Westen nach Osten folgten aufeinander die Pfefferküste in Liberia, die Elfenbeinküste im heute noch so heißenden Staat, die Goldküste in Ghana und die Sklavenküste in den Staaten Togo, Benin und Nigeria. Und da waren ja auch überall Faktoreien. Das war sozusagen erschlossen. Die hatten Handelsniederlassungen, wo sie regelmäßig hingefahren sind, sagt die Historikerin Jorun Pöttering über die Westküste Afrikas. Früh schon stellten sie an weithin sichtbaren Punkten hölzerne Kreuze auf, Zeichen, die dazu dienten, zu dokumentieren, dass die portugiesische Krone dieses Land in Besitz genommen hatte. Später gab König João II. Den Befehl, in den neu entdeckten Landstrichen steinerne Wappensäulen aufzustellen. Der Chronist João de Barro berichtet: Und von da an gestattete er auch nicht mehr, dass die Kapitäne, die er zur Entdeckung jener Küste aussandte, an den augenfälligsten Orten hölzerne Kreuze aufrichteten, sondern befahl, sie sollten eine steinerne Säule von der Höhe von 2 Mannslängen mit dem königlichen Wappenschild dieses Reiches und an den Seiten mit einer lateinischen und portugiesischen Inschrift aufstellen, welche besagen, welcher König jenes Land hatte entdecken lassen und zu welcher Zeit und von welchem Kapitän jene Säule aufgerichtet worden sei. Und obenauf sollte ein steinernes Kreuz mit Blei eingelötet werden. Und der erste Entdecker, welcher eine solche Säule aufrichtete, war Diego Cao, ein Ritter seines Hauses. Das war 1482 an der Mündung des Kongo in den Atlantik. Eine weitere Steinstele ließ er am Kap Santa Maria in Angola zurück. Und 1485 stellte er auf einer weiteren Reise einen weiteren Padrao bei Cape Cross im heutigen Namibia auf. Eine runde Steinsäule, deren Inschrift sagt: Im Jahre der Erschaffung der Welt 6685 und Christi 1485 ließ der erhabene und berühmte König Dom João von Portugal dieses Land entdecken und diese Säule setzen von Diego Cao, dem Ritter seines Hauses. Weit im Süden. Denn trotz aller guten Geschäfte an den afrikanischen Küsten hatte João II., der Nachfolger Afonsos, das ursprüngliche Ziel der Entdeckungsfahrten nicht aus den Augen verloren. Die Entdeckung des Seewegs nach Indien. Und während portugiesische Händler und das Königshaus gute Geschäfte machten und von noch besseren träumten, wuchs in dem kleinen Küstenort Sines, auf halber Strecke zwischen Lissabon und Lagos gelegen, ein Mann auf, der später viel dazu beitrug, dass diese Träume Realität wurden. Vasco da Gama. Man weiß wenig über seine Herkunft, seine Kindheit und Jugend. Sein Vater war Adeliger, Gouverneur von Sines und Mitglied des Ritterordens von Santiago, dem Vasco da Gama ebenfalls 1480 als Novize beitrat. Gewöhnlich erfolgte so ein Beitritt im Alter von 11 oder 12 Jahren, sodass man daher sein ungefähres Geburtsjahr 1469 errechnet hat. Ob Vasco da Gama als Kind am Meer saß und von den Weiten des Ozeans träumte? Von einer Karriere als Seefahrer? Davon, fremde Welten zu entdecken? Wissen wollte, was sich hinter dem Horizont verbirgt? Heute steht er ernst und würdevoll dreinschauend auf einem Sockel an den Festungsmauern von Sines, nichts Träumerisches im Blick. Er schaut über den Yachthafen weit hinaus auf das Meer. Ernst. Sich der Inschrift, die aus Camoes' Lusiaden stammt, würdig erweisend. Aquel ilustre Gama, que para si de Eneas tome la fama. Der berühmte Gama, der den Ruhm des Eneas für sich in Anspruch nahm. Doch vor Vasco da Gama hatten andere versucht, den Ruhm für die Entdeckung des Seeweges nach Indien zu erringen. Bartolomeo Dias, der um 1450 irgendwo in der Algarve geboren wurde und am 29. Mai 1500 im Südatlantik nahe des Kaps der Guten Hoffnung starb, ist einer der großen Unbekannten in der portugiesischen Entdeckungsgeschichte. Es gibt kaum Zeugnisse seines Lebens, aber man weiß, dass er an 4 Entdeckungsfahrten teilnahm, deren wichtigste die zweite war. Es gibt allerdings kein Roteiro, kein Bord- oder Logbuch dieser Fahrt. Ob keines geführt wurde oder ob es, was wahrscheinlicher ist, im Laufe der Zeit verloren ging, ist unbekannt. Nur einige Sätze im Historienwerk von João de Barros aus dem Jahr 1552 berichten von dieser epochalen Seereise. Im August 1487 segelte seine kleine Flotte aus 3 Schiffen los. Die Besonderheit bei dieser Expedition? Eins der Schiffe war ein reines Versorgungsschiff mit zusätzlichen Nahrungsmitteln, Wasser und Materialien zur Reparatur an Bord. So sollten lange Aufenthalte an der Küste vermieden werden. Was dafür sprach, dass man sich eines Zieles sicher war. Ein Kap zu umsegeln und in einen neuen Ozean zu gelangen, der nach Indien führte. Doch warum war man sich so sicher? Der große Säulenheilige der Geographie war immer noch der griechische Mathematiker und Geograph Claudius Ptolemäus. Nach dessen Ansicht war die Südspitze Afrikas mit einem Südkontinent verbunden, der dann nach Norden abknickt und an die Südspitze Indiens angrenzt. So war für ihn der Indische Ozean ein Binnenmeer. Es gab also keinen Weg um Afrika herum nach Indien. Es gibt immer mehr Zweifel an allen möglichen ptolemäischen Kartenprojektionen, sagt Hiram Kümper. Dazu haben wir im 15. Jahrhundert Austauschprozesse auch zwischen ursprünglich arabischen Gelehrten und der lateinischen Christenheit ganz viel inspiriert oder, sagen wir mal, medial übertragen über jüdische Gelehrte und Kaufleute. Wir haben nämlich in Spanien, also im spanischen Königreich in Kastilien, León, da haben wir mehrere Ausweisungswellen, die dann auch kulminieren im späten 15. Jahrhundert. Und viele dieser vertriebenen Juden gehen dann nach Portugal, sodass wir da auch kulturell in einem gewissen intellektuellen Milieu gewisse Austausche haben, der vieles verändert. Man hätte damals nicht nur antikes Wissen wieder ausgegraben, sondern sei auch bereit gewesen, Grenzen zu überschreiten, sagt Sünder Jutacak. Das ist eine Zeit, in der die Vorstellung, dass Meere nicht Barrieren sind, sondern Verkehrswege, auf denen man sich bewegen kann, auf denen man irgendwo hingelangen kann. Das heißt, die Vorstellung, mal zu gucken, was da ist, wo Ptolemäus behauptet hat, dass dort ein riesiger Südkontinent sei, zum Beispiel Terra Australis. Das setzt auch eine bestimmte mentale Verfasstheit voraus. Und die, kann man, glaube ich, sagen, hat sich um die Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert verändert. Man sieht, dass die Bereitschaft, sich auf so unbekannte Unternehmungen einzulassen, in maritimen Räumen, sehr zunimmt in dieser Zeit. Und das heißt, da hat sich auch was verändert im Bewusstsein der Menschen. Das war nicht nur eine Bereitschaft, dieses alte Wissen zu revidieren, sondern das war auch eine Bereitschaft, sich auf Risiken einzulassen. Zumal auch antike Gelehrte den Indischen Ozean mit dem Atlantik verbunden sahen. Herodot zufolge sollen sogar schon phönizische Seeleute Afrika umrundet und vom Roten Meer ums Kap der Guten Hoffnung und dann durch die Straße von Gibraltar bis zur Nilmündung gelangt sein. Er schrieb im 5. Jahrhundert vor Christus in seinen Historien: Als Necho nämlich den Bau jenes Kanals eingestellt hatte, der vom Nil nach dem arabischen Meerbusen führen sollte, schickte er Phöniker mit einer Flotte aus und gab ihnen den Auftrag, den Rückweg durch die Säulen des Herakles zu nehmen und also durch das mittelländische Meer nach Ägypten zurückzukehren. So fuhren denn die Phöniker durch das Rote Meer nach Süden fort. Als der Herbst kam, gingen sie an Land, bebauten das Feld, an welcher Stelle Afrikas sie sich gerade befanden, und warteten die Ernte ab. Nach der Ernte fuhren sie weiter. So ging es 2 Jahre lang, und im 3. Jahr bogen sie bei den Säulen des Herakles ins nördliche Meer ein und gelangten nach Ägypten. Sie erzählten, was ich aber nicht glaube, vielleicht erscheint es anderen glaublich, dass sie während der Umschiffung die Sonne auf einmal zur Rechten gehabt hätten. Was Herodot nicht glaubte, machte den Bericht der Seeleute besonders glaubwürdig. Auf der Südhalbkugel ist die Sonne südlich des südlichen Wendekreises mittags im Norden zu sehen. Segelt man also von Osten nach Westen um die Südspitze Afrikas, ist sie rechts zu sehen. Während sie, folgt man der afrikanischen Mittelmeerküste von Osten nach Westen, im Süden, also links zu sehen ist. Und es gibt eine Weltkarte, die der venezianische Mönch Fra Mauro und einige seiner Schüler im Auftrag des portugiesischen Königs Afonso V. um 1459 zeichneten. Sie zeigt im Süden Afrikas eine Verbindung zwischen Atlantischem und Indischem Ozean. Mauro fasste das damalige geografische und kartografische Wissen seiner Zeit zusammen und berücksichtigte auch Quellen aus dem arabischen Raum. Ich glaube nicht alles, was Ptolemäus sagt, notierte er am Rand seiner Karte. Es war eine Schmuckkarte, kreisrund, knapp 2 Meter im Durchmesser und auf eine quadratische Holzplatte aufgetragen. Nicht für den praktischen Entdeckergebrauch geeignet, aber eine, die das damalige Wissen von der Welt zusammenfasste. Man muss vielleicht unterscheiden zwischen den gedruckten Karten, die nicht nur Seeleuten zur Verfügung standen, sondern auch von einer interessierten Öffentlichkeit zur Kenntnis genommen wurden, und den handschriftlichen Karten, die von den Praktikern hergestellt wurden. Und die, wenn die Praktiker zurückkehrten, an den Ausgangspunkt ihrer Expeditionen abgeliefert werden mussten. Im Laufe von knapp 130 Jahren, also zwischen 1434, dem Jahr der Umsegelung von Kap Bojador, und etwa 1560, kartierten Portugiesen mehr als 27.000 Kilometer afrikanischer Küste und 21.000 asiatischer. Dazu kamen mehr als 5.000 Küstenkilometer des malaiischen Archipels und mehr als 7.000 Kilometer in Brasilien. Insgesamt sind aus dem 16. Jahrhundert weit mehr als 200 in Portugal angefertigte Karten und Atlanten erhalten. Das sind vor allem sogenannte Portolankarten, auf denen etwa entlang der Küste bestimmte Orte abgebildet sind, dazu vielleicht auch das Gradnetz. Das heißt Längen- und Breitengrade. Die Portolankarte, in der Regel auf Pergament gemalt, ist eine Karte, die eher der strategischen Vorausplanung einer Seereise dient. Anders vielleicht als etwas jüngere, spätere Karten, die auch sehr situatives Verhalten ermöglichen, die einem eben zeigen, wo man ist und wie man sich von dort aus zu verhalten hat, die Untiefen einzeichnen und so weiter, ist die Portolankarte eine, die in einem recht kleinen Maßstab viel Wasserfläche, eben auch viel Land, lange Küstenabschnitte abbildet. Frederik Theiss ist Historiker und Spezialist für frühneuzeitlichen und antiken Schiffbau, Navigation und Kartografie am Deutschen Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven. Viel wichtiger und auffälliger sind bei diesen Karten die sogenannten Rhombenlinien. Das heißt, über die Karte verteilt sind Windrosen. In der Regel ist eine Zentrale da, die wiederum von einigen weiteren umgeben wird. Und diese Windrosen sind dann eben von diesen Linien, einem komplexen sternförmigen Liniennetz, verbunden. Solche Karten dienten primär zur Vorbereitung einer Seereise. Denn sie zeigten relativ genau, wie die Orte entlang der Küsten zueinander lagen. Und so konnte man, kannte man die Windverhältnisse in der Region, recht gut eine Reiseroute planen. Dass aus früheren Zeiten, aus dem 14. und 15. Jahrhundert, hingegen kaum Karten erhalten sind, hat viele Wissenschaftler vermuten lassen, dass Portugal versucht hätte, die neu entdeckten Reiserouten und Reisepläne geheim zu halten. Was Sünne Jutacak teilweise bestätigt. Da ist was dran. Und das ist tatsächlich etwas, was man auch in späteren Jahrhunderten noch beobachten kann. Noch im 18. Jahrhundert, als Cook und Co. ihre Entdeckungsreisen machen, ist es den Seeleuten verboten zu kommunizieren, wo sie genau gewesen sind. Das heißt, dieses exakte nautische Wissen wie man fahren muss, um einen bestimmten Punkt zu erreichen. Das galt als arkanes Wissen, das galt als Herrschaftswissen und als wichtiges Machtinstrument. Und das haben die schon versucht, die Kronen für sich zu behalten. Und deswegen sind auch solche Aufzeichnungen in der Regel nur in wenigen Exemplaren überliefert. Und sonst hätte man ja seinen Vorteil aufgegeben, den man da gerade durch das Finden dieses Seewegs erreicht hatte. Das mag so gewesen sein. Detaillierte Karten von Einfahrten in Buchten oder durch Riffe war geschütztes Wissen. Karten gab es selten dazu, eher schriftliche Segelanweisungen, die recht genau beschrieben, wie man an bestimmten Orten oder in bestimmten Situationen navigieren musste. Aber die großen Linien, die Entdecker abreisten, wurden schnell auch anderswo bekannt. Zu gut waren die einzelnen Seefahrer und Kartografen vernetzt. Um zeitlich ein wenig vorwegzugreifen, 1489 ließ der deutsche Kartograf Henricus Martellus eine Weltkarte drucken, mit der sich die Reise von Bartolomeo Dias perfekt nachvollziehen ließ. Ein Jahr nach dessen Rückkehr nach Lissabon. Und es gibt noch ein paar andere Argumente dagegen. Es ist illusorisch, allzu viel geheim zu halten, und es ist auch dumm, weil eigentlich ist Seefahrt ein kooperatives Projekt, sagt Jorun Pöttering. Und nicht nur illusorisch. Wir dürfen nicht zu stark in konkurrierenden Nationen denken, wie wir das aus dem 19. Jahrhundert gewohnt sind und dann aus dem 20. Denn die Seefahrt war international. Für Portugal fuhren spanische Seeleute, deutsche oder auch genuesische. Das Meer mit Grenzen war griechisch oder römisch. Das grenzenlose Meer ist portugiesisch. So der portugiesische Dichter Fernando Pessoa. Und Bartolomeo Dias' kleine Flotte spürte diese Endlosigkeit bald. Zunächst segelte sie entlang bekannter Küsten. Vermutlich steuerte er zunächst Kap Verde im äußersten Westen Afrikas an. Dann kreuzte er über die offene See bis zur Mündung des Kongo, die er wahrscheinlich Anfang November 1487 erreichte. Er folgte erneut der Küste nach Süden. Die Winde waren ungünstig. Am 4. Dezember 1487 segelte die Flotte durch einen schweren Sturm vorbei am Kreuzkap, einer Landspitze an der Küste im heutigen Namibia, und am 8. Dezember 1487 erreichte er die Walfish Bay. Vermutlich ließ er dort oder auch schon früher sein Versorgungsschiff zurück, denn der schwerfällige Kahn war in den widrigen Winden zu schwer zu manövrieren. Bis hierhin hatte Dias den Aufzeichnungen anderer Atlantikfahrer folgen können. Bis hierhin war vermutlich Diego Cao 1486 gekommen und hatte dort seinen letzten Padrao aufgestellt. Ab hier führte ihn nun sein Weg ins Ungewisse. Und er musste sich auf simple Navigationstechniken verlassen. Wenn wir an portugiesische und spanische Schifffahrt sprechen, dann sind es eines Teils eben Instrumente wie der Kompass, selbstverständlich für Himmelsrichtungsbestimmung. Das Log für die Bestimmung der Schiffsgeschwindigkeit, die auch ganz, ganz wichtig sein kann, um etwa einen Standort zum anderen zu referenzieren. Das Log oder die Logge ist ein ganz einfaches Messinstrument. Es war damals ein dreieckiges Stück Holz an einer Leine, die auf einer Rolle befestigt ist und in regelmäßigen Abständen Knoten besitzt. Und wenn man nun dieses Stück Holz nach außen bords wirft, neben das Schiff, dann hat das Holz eben eine gewisse Trägheit. Es bleibt mehr oder minder an einem Ort, wo es reingeworfen wurde. Das Schiff fährt weiter, die Leine rollt sich von der Rolle auf. Und man zählt sozusagen die Knoten, die sich innerhalb einer Zeitspanne, 14, 15 Sekunden etwa, von dieser Rolle abgerollt haben. Und damit ergibt sich die Schiffsgeschwindigkeit eben in Knoten in der Zeit. Und die Segler wussten somit ungefähr, wie weit sie in einer bestimmten Zeit vorwärts gekommen waren. Ohne Sicht auf Landmarken konnten sie sich mit dieser sogenannten Koppelnavigation verorten. Vom letzten sicheren bekannten Ort ausgehend schätzten sie über die Segelzeit und Himmelsrichtung ihren neuen Standort. Der wurde in der Karte oder dem Logbuch festgehalten und wurde wiederum Ausgangsort für die nächste Schätzung. Damit kann man natürlich jetzt gut liegen. Da spielen aber natürlich Faktoren wie der Stromversatz eines Schiffes, die trifft, auch sonstige Strömungen mit hinein, die ganz, ganz schwer zu berücksichtigen sind. Und dann trennt sich vielleicht bei dieser Koppelnavigation auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen, wie man so schön sagt, dass da sehr erfahrene Navigatoren, Nautiker, die, sagen wir mal, das Schulwissen mitbringen, aber auch Erfahrung über die Verhältnisse in einem Seegebiet, das Verhalten des Schiffes vielleicht, dass die dann eher genaue, stimmige Daten erhalten, als das vielleicht bei Leuten der Fall wäre, die vielleicht ganz simpel auf diesen 3 oder 4 Faktoren, Himmelsrichtung, Zeit und Geschwindigkeit aufbauend, ihre neue Position bestimmen wollen. Oft war man auf die Koppelnavigation angewiesen. Denn objektive Daten zu ermitteln, wo genau man sich auf dem Meer befand, war schwierig. Für die Berechnung des Breitengrades, also wie weit nördlich oder südlich das Schiff im Gradnetz der Erde steht, gab es schon recht früh Instrumente. Das Instrumentarium für dieses Wissen sind Winkelmessinstrumente. Sehr viel später wird der Sextant erfunden, der demselben Zweck dient. Den haben wir in dieser Zeit noch nicht. In dieser Zeit sind es einfache Instrumente wie etwa der sogenannte Jakobsstab oder das Seeastrolabium. Aber die Verwendungsweise ist dieselbe, indem man nämlich einen Winkel messt, und zwar den zwischen dem Seehorizont, also dem unverstellten Horizont des Meeres mit dem Himmel und einem Gestirn. Das kann die Sonne sein, es kann aber etwa auch der Polarstern sein. Solange man auf der nördlichen Hemisphäre ist, in der südlichen müsste man sich dann eben andere Gestirne suchen, die eines Teils bekannt sind, idealerweise fix und dabei auch gleichzeitig hell genug, dass man sie über diese Instrumentarien eben anpeilen kann. Der Jakobsstab besteht aus einem langen Holzstab mit einer Skala und einem oder mehreren Querhölzern. Man legt den Längsstab unter dem Auge an und verschiebt dann das Querholz so lange, bis dessen Enden den Horizont und den angepeilten Stern berühren. Auf dem Längsstab kann man dann auf der Skala den Breitengrad ablesen. Dass das nicht einfach war, ist unmittelbar klar. Auf einem schwankenden Boot im Atlantik, der Horizont wackelte, alles war in Bewegung. Da den Polarstern und den Horizont gleichzeitig anzupeilen, erforderte Übung. Das Messen, Ermitteln der Breite mittels dieser Messinstrumente war gewiss nichts Einfaches. Die Instrumente sind in dieser relativ frühen Zeit noch recht schwer. Und das hat auch den Sinn, dass sie eben möglichst unempfindlich sein sollen gegen Wind und eben auch die Bewegung, die man da hat. Und trotzdem ist es sicher nicht einfach, da einen präzisen Wert aufzunehmen. Diese Messinstrumente müssen an sich schon sehr präzise gebaut sein, also wirklich auf Millimeter genau justiert sozusagen. Und auch dann muss man schon ganz, ganz genau messen, am besten sogar redundant messen, vielleicht einen Mittelwert suchen, um sich einigermaßen verlassen zu können. Denn Fehler und falsche Messungen addierten sich natürlich auf. Noch schwieriger war es jedoch, den Längengrad zu bestimmen. Da haben wir über lange Zeit eben relativ komplizierte Rechenmethoden, wie etwa die Monddistanzmethode, etwas, was in der Berechnung auch häufig lange, lange dauerte und damit nicht sonderlich praktikabel und angenehm war, zu einer wirklich einfachen und verlässlichen Methode, diesen Längengrad zu bestimmen, kommt man aber erst im Laufe des 18. Jahrhunderts. 3 Jahrhunderte nach Bartolomeo Dias, der mit seinen Schiffen im Südatlantik den Strömungen und Winden ausgeliefert war, hilflos auf den Wellen tanzte und die Segel reffen musste. Das Wetter trieb ihn auf die offene See und zwang ihn, 13 Tage lang mit den Segeln auf Halbmast zu fahren. Schrieb der portugiesische Geschichtsschreiber João de Barros knappe 60 Jahre später. Es sind die Stürme am Kap, die Luís de Camões ein Jahrhundert später in seinem Nationalepos die Lusiaden besang. So schrecklich naht's und so verderbenträchtig, dass jeder Brust entsinken Kraft und Mut. Fern braust und brüllt das Meer, geschwärzt und mächtig, als stürmt es Felsen mit vergebener Wut. O Herr des Himmels, rief ich, Herr und mächtig, welch grauses göttliches Geheimnis ruht zorndreuend hier in Himmel, Meer und Wetter. und bricht gewaltiger los als Sturmgeschmetter. Die beiden Schiffe trieben immer weiter nach Süden, hilflos den Stürmen ausgesetzt. Die Wogen schlugen hoch. Da die Schiffe klein waren und das Wasser kälter und anders als vor dem Land von Guinea, schlossen sie mit ihrem Leben ab. Doch schließlich ließ der Sturm nach. Und Dias, der wusste, dass er weit von seinem Kurs abgetrieben worden war, ließ die Segel setzen und ostwärts navigieren, um wieder zur Küste zu gelangen. Doch tagelang kam kein Land in Sicht. So ordnete er an, nach Norden abzudrehen. Endlich tauchten hohe Berge am Horizont auf. Die Schiffe näherten sich einer Küste und am 3. Februar 1488 warfen die erschöpften Seeleute Anker in der heutigen Mosel Bay, etwa 450 Kilometer östlich des Kaps der Guten Hoffnung. Dias hatte, ohne es zu wissen, während des Sturms das Kap der Guten Hoffnung umschifft. Die Ufer der Bucht bestanden aus grünen Weiden und man sah Rinder und auch einige Hirten, die aber flüchteten, als die Portugiesen anlandeten. So nahmen sie nur Wasser auf und Dias befahl, an der Küste entlang noch einige Zeit nach Osten zu segeln. Sie erreichten bald die Algoa Bay, wo Dias am Cap Padrone einen Padrao aufstellen ließ. Doch dann bedrängte ihn die Mannschaft. In João de Barros' Worten: Da jedermann überdrüssig und durch die großen Meere, die sie befahren hatten, verstört war, begann sie auf einmal unter sich zu murren und zu verlangen, dass die Fahrt nicht weitergehen sollte. Und sie sagten, der Proviant werde verbraucht sein, ehe sie in der Lage sein würden, zurückzukehren und das Proviantschiff zu finden, welches so weit zurückgelassen worden war, dass sie, wenn sie es erreichten, alle verhungert sein würden, wenn sie noch weiter segelten. Dass es genug sei für eine Reise, dass sie eine so große Strecke der Küste entdeckt hätten und dass sie genügend große Neuigkeiten mitbrächten, nämlich, dass ihre Entdeckung es offenkundig gemacht habe, dass das Land im Allgemeinen östlich verlaufe und dass hinter ihnen ein großes Kap gelegen habe und dass es ratsamer sei, auf ihrem Wege umzukehren und es aufzufinden. Dias setzte sich aber mit seinem Wunsch, noch einige Tage den Kurs fortzusetzen, zunächst durch. Und so erreichten die Schiffe im März 1488 wahrscheinlich den großen Fischfluss oder Keyskamma River, wo die südafrikanische Küste langsam nach Norden abknickt, die Schwelle zum Indischen Ozean. Als sich Bartolomeo Dias von dem Markierungsstein entfernte, den er dort hinterlassen hatte, war er so voller Schmerz und Trauer, als wenn er seinen eigenen Sohn für immer zurücklassen würde. Und es erinnerte ihn daran, dass Gott ihm, trotz aller Gefahren, die er ihm und seinen Männern auferlegt hatte, doch das Größte verwehrte. Den Weg nach Indien zu vollenden. Aber dafür wäre seine kleine Flotte auch nicht gut genug ausgerüstet gewesen. Auf dem Weg zurück passierten sie dann wirklich das Kap, das Vorgebirge, an dem die westafrikanische Küste nach Osten abbiegt. Dias vermaß den Punkt für seine Seekarte, errichtete auch einen Padrao und gab ihm einen Namen. Die Berichte, wie er es nannte, sind allerdings unterschiedlich. Bartolomeo Dias und seine Leute gaben ihm den Namen Tormentoso, stürmisch, wegen der Gefahren und Stürme, welche sie durchgemacht hatten, als sie es umrundeten. Aber der König, Dom João, gab ihm einen glänzenderen Namen, als sie im Königreich eintrafen, indem er es Kap der guten Hoffnung nannte, weil es die so ersehnte Entdeckung Indiens versprach, nachdem man seit so vielen Jahren suchte. Soweit João de Barros. Die Portugiesen segelten heimwärts, trafen unterwegs wieder ihr Versorgungsschiff, erlösten einen schiffbrüchigen Landsmann von der Insel Principe im Golf von Guinea, kauften noch einige Sklaven, luden an der heutigen Küste Ghanas Gold ein und gelangten schließlich zurück nach Lissabon. Im Dezember des Jahres 1488, nachdem 16 Monate und 17 Tage nach ihrer Abreise vergangen waren, und Bartolomeo Dias hatte auf dieser Reise 373 Seemeilen Küste entdeckt. Als Dias sich beim König am Hofe zurückmeldete, war ein anderer Seefahrer dort gerade zu Gast. Christoph Kolumbus, der vielleicht gerade mal wieder dem Hof seinen Plan einer Indienfahrt vorschlug. Kolumbus war von Diaz' Seereise sehr beeindruckt und notierte: Im Dezember dieses Jahres 1488 landete in Lissabon Bartholomäus Didacus, Befehlshaber der drei Karavellen, welche der König von Portugal nach Guinea geschickt hatte, um das Land zu erforschen. Er berichtete, dass er ein Vorgebirge erreicht habe, welches er Cabo de Boa Esperanza nannte. Er hatte seine Reise beschrieben und Meile um Meile auf einer Seekarte eingetragen, um sie dem erwähnten König vor Augen zu führen. Ich war bei all dem zugegen. Das Kap ist umsegelt, der Weg nach Indien scheint offen. Obwohl es vom Kap der Guten Hoffnung bis nach Calicut an der Malabarküste noch 5500 Seemeilen sind. Afrika hat Portugals Reichtum gemehrt, doch Muskat und Gewürznelken sind immer noch weit entfernt und müssen immer noch teuer über arabisch-venezianische Händler eingekauft werden. Der Muskat. Muskat ist ein Muskatnussgewächs, wächst an so einem immergrünen Muskatnussbaum, vor allem in Indonesien, und hat so aprikosenartige Früchte. Die erste Ernte gibt es erst so im 8. Jahr, bis dahin wächst erstmal nur der Baum. Und dann, aber so im 15. Jahr, kann man tatsächlich 1500 bis 2000 Früchte ernten. Und es gibt quasi zwei Gewürze an diesem Baum. Einmal wäre das die Muskatnuss, die aber eigentlich keine Nuss ist, sondern der Samen der Pflanze. Die Gewürznelke. Die Nelke ist ein Myrtengewächs, kommt auch zum größten Teil aus Indonesien. Und Madagaskar, Malaysia, Sri Lanka sind so die Orte, wo es vor allen Dingen noch angebaut wird. Das sind Blütenknospen, also typisch das, was wir ja dann letztlich auch im getrockneten Zustand kennen, sind diese vierkantigen, stielartigen Fruchtknoten. Und die Ernte wird so in großen Zweigen vollzogen. Die werden getrocknet und dann werden quasi diese einzelnen Nelken davon abgepflückt. Es dauerte noch weitere 10 Jahre, bis Vasco da Gamas Flotte auslief, mit dem festen Ziel, Indien zu erreichen. Aber die portugiesische Krone war in dieser Zeit nicht tatenlos. Indien blieb in ihrem Fokus. Schon parallel zu Bartolomeu Dias' Reise hatte König João zwei Agenten, man muss sie so nennen, ausgeschickt, die als Moslems verkleidet die islamisch-venezianische Barriere überwinden sollten. Das Florentiner Bankhaus Marchioni war an der Finanzierung des Unternehmens beteiligt. Den beiden wurde vom König eine große Belohnung versprochen, so der portugiesische Historiker Gaspar de Correa in seiner Chronik Lendas da India, die er allerdings erst gute 60 Jahre später verfasste. Dass er, solange sie in seinem Dienste wären, für ihre Frauen und Kinder sorgen würde und dass, wenn sie in diesem Dienste stürben, die Belohnungen ihre Kinder und Frauen erhalten würden. Und er gab jedem von ihnen eine Messingscheibe, wie eine Medaille, und darauf war in allen Sprachen graviert: König Dom João von Portugal, Bruder der christlichen Herrscher, um sie dem Priester Johannes zu zeigen. Der König gab ihnen einige Steine von Wert, die sie zur Deckung ihrer Ausgaben verkaufen sollten. Der Priester Johannes war ein legendärer christlicher Herrscher in Afrika, mit dem man schon lange Kontakt aufnehmen wolle, um gemeinsam mit ihm die islamische Vorherrschaft in Nordafrika zu bekämpfen. Lange hatte man ihn irgendwo auf dem Kontinent vermutet, ihn inzwischen aber mit dem Negus in Abessinien identifiziert. Am 7. Mai 1487 traten Pero da Covilha, ein Abenteurer, der auch fließend Arabisch sprach, und Afonso de Pavia ihre Reise an. Über Kairo erreichten sie Aden am Südzipfel des Roten Meeres, wo sie sich trennten. De Pavia wollte zum Priesterkönig Johannes, starb aber vermutlich bald danach. Da Covilha überquerte auf einem arabischen Schiff den Indischen Ozean, landet in Kannur an der Malabarküste an und erkundete dort, in Calicut und Goa, das Gewürzgeschäft. Damit hatte er seinen Auftrag in Indien vollendet. Der Monsun schlug um, die arabischen Schiffe rüsteten sich zu ihrer Fahrt nach Westen und da Covilha schiffte sich ein. Er muss auf dem Rückweg den Persischen Golf und die afrikanische Ostküste besucht haben. So verrät es jedenfalls sein Bericht, den er 1490 von Kairo nach Lissabon schickte. Darin schrieb er, dass Sofala im heutigen Mosambik von der Westküste Afrikas auf dem Seeweg erreicht werden könne. Später ging er nach Äthiopien. Dort gelangte er zu hohen Ehren. Ihm wurde aber verwehrt, das Land jemals wieder zu verlassen. Man weiß nicht, ob da Covilhas Bericht den Hof in Portugal je erreicht hat, denn er ist nicht im Original überliefert. Dass die Krone zunächst keine weitere Reise plante, hatte vor allem innenpolitische, weltpolitische und finanzielle Gründe. Portugal kämpfte in Marokko, der Kronprinz starb, es gab Massenfluchten verfolgter Juden aus Spanien ins Land und zudem war, so Hiram Kümper, die Finanzierung der Reisen schwierig geworden. Das Geld kommt in dieser Zeit ja ganz stark eben von italienischen Banken. Die sind nun wirklich anders in dieser Zeit unterwegs. Die unterstützen ja gleichzeitig im Grunde alle anderen großen Kronen, auch mit Geld. Also namentlich hier der Banco di San Giorgio, das ist also eine der großen Genueser Banken, die in dieser Zeit ja tatsächlich selber Kolonialprojekte auch längst dann eben im Mittelmeer und im Schwarzen Meer und sowas betreibt. Das heißt also, der Geldhahn ist einfach nicht so offen. Und schließlich passierte 1492 etwas, das die Welt veränderte. Christoph Kolumbus gab vor, Indien auf dem Seeweg erreicht zu haben. Auf einer Route nach Westen im Auftrag der spanischen Krone. Der Idee folgend, die er 1484 dem portugiesischen Hof schon vorgeschlagen hatte. Der hatte den Plan abgelehnt. Weil das völlig unwissenschaftlich war, was er gemacht hat. Er war ein Spinner. Also es ist relativ klar, dass Kolumbus ein Spinner war. Sagt Jorun Pöttering zu Kolumbus' Idee. Und Sünne Jutatschak erläutert, woher sein Irrtum stammt. Kolumbus hat sich ja vor allem auf die Überlegung von Toscanelli gestützt, Kartografen, der ihm plausibel gemacht hat, dass es sich lohnen könnte, auf der Westroute nach Indien zu kommen. Paolo Dal Pozzo Toscanelli war Kartograf und Mathematiker und lebte in Florenz. Er berechnete auf Grundlage alter Überlegungen von Ptolemäus die Entfernung von Portugal nach Indien. Doch dessen Voraussetzungen waren falsch. Der Erdumfang wurde als wesentlich kleiner angenommen, als er wirklich ist. Und gleichzeitig wurde die West-Ost-Ausdehnung Eurasiens weit überschätzt. So berechnete Toscanelli eine mögliche Westroute nach Indien und kam dabei auf insgesamt 8.125 Meilen bis zur Ostküste des Subkontinents. Die Ostküste des asiatischen Kontinents sollte sogar noch näher liegen, etwa entsprechend der Entfernung von Portugal nach Südwestafrika. Weitere Bestätigung fand Kolumbus im 1410 veröffentlichten Werk Imago Mundi des Pierre d'Ailly, des Kanzlers der Sorbonne und Kardinals von Cambrai. Dort heißt es: Im Orient sind die Lebensräume des Menschen sehr ausgedehnt. Denn nach Auffassung der Kosmographen soll der weiteste Abstand zwischen der Grenze des Abendlandes und der Grenze Indiens mehr als die Hälfte der Erdkugel umfassen. Deshalb nimmt Plinius an, Indien bedecke ein Drittel der bewohnbaren Welt. Und nach Auffassung einiger Autoren soll die indische Ostküste beinahe bis an Afrika reichen. Kolumbus' Exemplar des Buches mit zahlreichen Randbemerkungen von ihm ist erhalten. Und angestrichen darin ist die Passage, in der Dayi schreibt, dass zwischen den Kanarischen Inseln und Sipangu, also Japan, nur 58 Grad lägen. Kolumbus schätzte die Entfernung auf 2400 Seemeilen, an einer anderen Stelle kam er auf 2700 Meilen, beides sehr geringe Strecken, denn in Wirklichkeit sind es 10.600 Meilen. Die Portugiesen hatten nüchterner und besser gerechnet und deshalb Kolumbus' Pläne nicht unterstützt. Ich vermute, dass es, als Kolumbus die Reise dann gemacht hat, in Portugal recht bald klar war, dass das nicht Indien ist, was er da gefunden hat in den Bahamas. Und trotzdem löste die Entdeckung der neuen Welt auch in Portugal etwas aus. Denn mit Spanien war ein Konkurrent auf dem weiten Meer entstanden. Zwar hatten im Februar 1479 Spanien und Portugal schon die Interessenssphären der jeweiligen Länder abgesteckt. Die Kanaren wurden spanisches, Madeira, die Azoren, die Kapverden und andere Inseln portugiesisches Einflussgebiet. Im Kern sollten alle Gebiete südlich der Kanaren zu Portugal gehören, Kastilien wurde somit vom Afrika- und Guinea-Handel ausgeschlossen. Doch mit Kolumbus' Landung auf den karibischen Inseln waren neue Ländereien entdeckt worden. Wem sollten sie oder weitere, die gefunden werden, gehören? Portugal machte seine Ansprüche geltend, genauso wie Spanien. Die spanische Krone wandte sich an Papst Alexander VI., der selber aus Spanien stammte. Das ist ein sehr mittelalterliches Weltbild, das im Grunde zurückgeht auf die sogenannte Zwei-Schwerter-Lehre, nämlich dass zwei Gewalten sozusagen auf Erden herrschen, die geistliche und die weltliche. Das ist also ein biblisches Bild, Galaterbrief. Sagt Hiram Kümper. Es scheint irgendwie etwas in Europa zu zirkulieren, an Ideen, an Wissen. Es ist gar nicht so, wie soll man sagen, irrational, dass die beiden wesentlichen Mächte, die da jetzt im entdeckerischen Wettlauf sind, versuchen, ihre Sphären gegenseitig sich zu sichern. Isabella und Ferdinand, die unter dem Titel der katholischen Könige gemeinsam die Königreiche Kastilien und Aragon führten, hofften, dass der Papst sich auf die Seite seiner Landsleute schlug. Was er prompt tat. In seiner Bulle Inter Caetera Divinae legte er eine Demarkationslinie fest, um das Spanische vom portugiesischen Hoheitsgebiet zu trennen. Da interveniert nun also dann die portugiesische Krone und es gibt ja mehrere Fassungen. Dann erst dieser Bulle, die der Papst ausstellt und das gipfelt dann ja erst in diesem Vertrag von Tordesillas zwei Jahre später. Und das ist im Grunde der Kompromiss der ganzen Geschichte. Der Vertrag von Tordesillas wird am 7. Juni 1494 im großen Saal des dortigen Klosters Santa Clara geschlossen. Seine wichtigsten Punkte lauten: Kraft unserer apostolischen Gewalt und der Autorität des allmächtigen Gottes, die uns über den heiligen Petrus zugekommen ist, teilen wir zu. Es werde durch den westlichen Ozean eine Linie vom Nordpol zum Südpol gezogen, die 370 Leguas westlich der Kapverdischen Inseln verläuft und so genau und schnell wie möglich bestimmt werden soll. Alles, was bis jetzt vom König von Portugal und seinen Schiffen nach Westen bis zur genannten Linie und nicht darüber hinaus aufgefunden und entdeckt ist und künftig aufgefunden und entdeckt wird, seien es Inseln oder Festländer, bleibt und gehört dem König und seinen Nachfolgern für immer. Und alles andere, seien es Inseln oder Festländer, die vom König und der Königin von Aragon und Kastilien und ihren Schiffen gefunden und entdeckt sind, oder aufgefunden und entdeckt werden, wenn man von der festgelegten Linie weiter nach Westen fährt, bleibt und gehört dem König und der Königin von Kastilien und ihren Nachfolgern für immer. So verlegten sich die Portugiesen auf die Südostroute Richtung nach Indien und die Spanier versuchten, auf der Westroute zu den Gewürzinseln zu gelangen, ohne bei Vertragsabschluss zu ahnen, was das bedeutete. Auch wusste keine der Parteien, dass der Vertrag dann doch schnell Makulatur wurde, weil er die aufstrebenden anderen europäischen Mächte wie Frankreich, die Niederlande und England nicht berücksichtigt hatte. Das ist das Land, nach dem ihr späht. Das ist das wahre Indien, das sich dort erstreckt. Und wenn nach weiterem euer Sinn nicht steht, ist eure Arbeit hier das Ziel gesteckt. Luis de Camões, die Lusiaden. Dieser Vasco da Gama war ein verständiger Mann, gut beraten und großem Abenteuer zugetan. Gaspar de Correa, Ländersch der India. Im Namen Gottes, Amen. Im Jahre 1497 entsandte König Dom Manuel, der erste dieses Namens in Portugal, vier Schiffe auf Entdeckungen aus, die nach Gewürzen fahren sollten. Als Kommandant dieser Schiffe fuhr Vasco da Gama und von den anderen Schiffen befehligte eines sein Bruder, Paolo da Gama, und ein anderes, Nicolau Coelho. So beginnt der einzige authentische Augenzeugenbericht über die Entdeckung des Seewegs nach Indien. Er stammt vermutlich von Álvaro Velho, der als Soldat oder Matrose auf der San Rafael fuhr, die von Paulo da Gama, dem älteren Bruder Vasco da Gamas, kommandiert wurde. Dieses Bordtagebuch ist allerdings nicht als Originalhandschrift erhalten, sondern nur in einer Abschrift aus dem frühen 16. Jahrhundert. Vasco da Gama war etwa 28 Jahre alt, als er das Kommando übertragen bekam. Er war ausgebildet in Nautik und Mathematik und sprach auch Latein. Bereits als 18-Jähriger hatte er sein Kapitänspatent erworben. Dennoch war er nicht die erste Wahl. Eigentlich sollte ja nicht er, sondern sein Vater diese Fahrt unternehmen. Es war eine Familie aus dem niederen Adel und die hatten einen guten Bildungshintergrund. Da Gama hat eine solide Ausbildung genossen als Seemann und Nautiker. Und das war ein Kriterium, um den loszuschicken. Doch der Vater starb und Vasco da Gama bekam das Kommando übertragen. Wie ernst die Krone die Expedition nahm, zeigte sich daran, dass sie für den Bau der drei Schiffe einen der profiliertesten Kapitäne verpflichtete. Bartolomeo Dias, der Erstumsegler des Kaps der Guten Hoffnung, führte die Aufsicht über Planung und Konstruktion. Schließlich sollten die Schiffe den Stürmen im Südatlantik standhalten. Und niemand wusste, was sie an Wetter im Indischen Ozean erwarten würde. Wir haben bestimmte Schiffstypen, wie den Nau, ein Schiff, das ja unbedingt dazu da ist, eben ja, Seefahrt über den Atlantik in den Indischen Ozean zu betreiben. Frederik Theiss vom Deutschen Schifffahrtsmuseum. Ein Schiff, das hochbordig ist, das nochmal was ganz anderes kann als die älteren Karavellen. Naus, mit denen Spanier und Portugiesen dann eben sehr, sehr viel weiterfahren und aus Europa weg. Schiffsbau und Schiffstypen wandelten sich im Laufe der Entdeckerfahrten. Naus wurden vor allem ab Mitte des 15. Jahrhunderts genutzt. Wenn wir über Schiffe, sagen wir mal, bis ins Hochmittelalter sprechen, über das beginnende Spätmittelalter, dann sind das, soweit es Segelschiffe angeht, solche mit lediglich einem Mast, einer relativ simplen Takelage, sind aber relativ einfache Fahrzeuge. Sie sind baulich, in der Regel ja, geklinkert, sagt man. Das ist der Begriff für einen Bautypus, bei dem die Planken einander überlappen. Etwas, was typologisch wohl aus dem skandinavischen Raum kommt, also von dem wikingerzeitlichen Schiffbau. Diese geklinkerte Schiffsbeplankung, wie sie auch die frühen Hansekoggen besaßen, hatte Vor- und Nachteile. Zum einen konnten so zwei Planken leicht verbunden und abgedichtet werden. Zum anderen machte sie die Schiffe allerdings relativ schwer, weil mehr Holz verbaut wurde. Das Rahsegel funktioniert nach einem sehr einfachen Prinzip. Am Mast wird als Querholz die Rah aufgehängt. Und an der dann ein meist rechteckiges oder sogar quadratisches Segel befestigt. Rahsegel sind sehr gut dafür geeignet, mit achterlichem Wind, also Wind von hinten, zu fahren. Sie blähen sich dann auf und bringen einen guten Vortrieb. Die Schiffe im Mittelmeerraum und auch in Portugal sahen hingegen anders aus. Wir haben dort beispielsweise eine Bauart, bei der die Planken mit ihren Kanten aneinander stoßen und damit eben nicht mehr überlappt sind. Krawel nennt sich diese Bauart. Und von dieser Bezeichnung leitet sich auch der Begriff der Karavelle ab, wie die Schiffe bezeichnet wurden, mit denen Spanier den Atlantik überquerten. Wichtig in Südeuropa war auch, so Frederik Theiss vom Deutschen Schifffahrtsmuseum, wir haben im Mittelmeerraum auch vielleicht als Erbe der Antike eben den Ruderantrieb ganz, ganz stark vertreten, Spätmittelalter. Und auch deutlich bis in die frühe Neuzeit hinein, auch in Kombination mit Segeln dann sehr häufig. Aber etwas, was eben Schiffe, zumal Kriegsschiffe, eben unter Umständen unabhängig macht von Windbedingungen. Und wir haben ganz wichtig auch für den Raum eben das sogenannte Lateiner Segel. Ein Dreieckssegel, das an einer schrägen Rute, Holzstange gefahren wird. Und das in der Ruhestellung eben anders als das Rahsegel nicht quer zur Schiffsachse, zum Kiel steht, sondern längs. Diese Segel dienten nicht unbedingt als Antriebssegel, sondern zum Navigieren. So konnte das Schiff zum Wind ausgerichtet gedreht werden, was mit Rahsegeln allein nicht möglich war. Im Schiffsbau des 14., aber insbesondere des 15. Jahrhunderts kommen dann aber bei den hochseetauglichen Schiffen wie den Karavellen, Naos oder Karacken bauliche Traditionen aus verschiedenen Regionen zusammen. Der Karacke im Norden entspricht in etwa dem Nau in Portugal. Es ist ein Schiff mit sehr starken Strukturen. Das ist ganz, ganz wichtig, wenn man mit solchen Fahrzeugen lange unterwegs ist, wenn man dort eben schwere Seen aushalten will. Und auch viel Ladung, vielleicht auch Geschütze mit aufnehmen. Es ist hoch gebaut, das heißt insbesondere die Kastelle. So nennt man die Aufbauten am Bug und Heck eines Schiffes, die bei den Naos und Karaken teilweise sogar 2 oder 3 Stockwerke aufragen. Die hatten wehrhafte Funktionen, aber auch navigatorische. Die Schiffe waren meist 3-Master mit einem Hauptmast etwa in der Schiffsmitte und einem Fockmast davor, beide bestückt mit 2 rechteckigen Rahsegeln. Der 3. Mast achtern, der Besanmast, trug in der Regel kein Rahsegel, sondern ein 3-eckiges Lateinersegel, das weniger dem Vortrieb diente, sondern dazu beim Kreuzen half, das Schiff in den Wind zu drehen. Entscheidend war jedoch, wie hart man am Wind segeln konnte, sprich, wie weit der Wind von vorn kommen durfte. Denn hart am Wind konnte man eine Seereise von mehreren tausend Meilen um einige Wochen verkürzen, weil man weniger kreuzen musste. Die Art der Segel, Segelstellung und auch die Fertigung der Segel selbst waren dabei wichtig. Frederik Theiss: Je besser das Schiff an den Wind rangehen kann, desto spitzer würde natürlich auch der Winkel, den man sich dann leistet und dabei immer noch Fahrt nach vorne macht. Das heißt, wir haben da, wenn man so will, eine kontinuierliche Verbesserung, die teils an den Segeln liegt, teils auch daran, dass Segel etwas besseres Profil bekommen, weil am Wind zu segeln, den Wind von vorne zu bekommen, ja auch physikalisch anders funktioniert. Das heißt, das Schiff wird nicht mehr geschoben, sondern wir haben einen Sogeffekt, der dadurch entsteht, dass der Wind vor dem Segel vorbeistreicht, dass er dahinter vorbeistreicht. Und durch das Profil im Segel, die Bauchung, haben wir eben das Phänomen ganz ähnlich wie bei der Flugzeugtragfläche, dass da ein Sog entsteht nach vorne. Und wenn man jetzt in der Lage ist, das Segel entsprechend zu fertigen, dass es im günstigen Fall eben dieses Profil annimmt, dann gelingt das umso besser, auf den Wind zu kreuzen. Und mit der Zeit wird diese Fähigkeit, eben Takelage plus bestimmte Rumpfformen zusammengenommen, dann definitiv immer besser und besser. An jenem Tage lief das Volk der Stadt, der seiner Freunde, der Verwandter wegen und der, weil Schaulust ihn ergriffen hat, herbei. Doch alle sah man Sorge hegen. Wir aber zogen feierlich, im Staat von 1000 emsigen Mönchen, die mit Segen uns tugendsam betreuten, Bitte und Lieder zu Gott erhebend, nach den Schiffen nieder. Und vor der langen, zweifelhaften Reise gab uns verloren jene ganze Schar. Ein Weinen hob sich aus der Weiberkreise, voll Mitleids, und die Männer seufzten gar. Und deren innigst eigene Art und Weise zu allermeist zu bangen immer war, Gattinnen, Mütter, Schwestern, sie vermehrten noch jene Angst, dass wir nie wiederkehrten. Als den Beginn einer Heldenfahrt beschrieb Luis de Camões in den Lusiaden, wie Vasco da Gamas Seeleute auf ihre Schiffe gingen und in Lissabon lossegelten. Viel nüchterner liest sich die Abfahrtsbeschreibung bei Álvaro Velho, einem der wirklichen Zeugen. An einem Samstag, es war der 8. Juli besagten Jahres 1497, traten wir von Rastello aus unsere Fahrt an, die Gott der Herr wolle zum Ziel führen lassen. Amen. Die kapverdischen Inseln waren das erste Ziel. Dort traf die Flotte wieder zusammen, die sich wenige Tage zwischen den Kanaren und den Kapverden verloren hatte. Dann segelte man von dort am 3. August 1497 weiter, Kurs Südwest. Am Schiff Vasco da Gamas brach eine Rahe. Man behalf sich mit dem Fock und dem Besansegel, bis 2 Tage später der Schaden wieder repariert war. Am 27. Oktober, es war ein Freitag, fanden wir viele Walfische und einige Tiere, die man Seehunde nennt, und Seelöwen. Die Reise war strapaziös. Schwere Unwetter und die hoch aufsprühende eisige Gischt behinderten die Schiffe, füllten sie mit Wasser, und während sie sich mühsam einen Weg zum Ende der Welt bahnten, machte sich innerhalb der Besatzung allmählich Unmut breit. So Gaspar Correa in den Ländern der India. Am 4. November kam endlich Land in Sicht. Die Flotte landete in der St. Helena Bucht in Südwestafrika an, etwas nördlich des heutigen Fredenburg. Die Schiffsreise von den Kapverden hierhin, die Álvaro Velho so lakonisch in wenigen Sätzen beschrieb, war eine der längsten in der Geschichte der zumindest europäischen Seefahrt. Länger war auch Kolumbus nicht unterwegs gewesen. Vasco da Gama hatte zudem, zufällig oder absichtlich, den besten Seeweg von Europa zum Kap der Guten Hoffnung gefunden. Eine Route, die immer noch von Seglern benutzt wird. Er segelte einen großen Kreisbogen, der ihn von den Kapverden in südwestliche Richtung zu einem Punkt etwa 5 Grad nördlicher Breite und somit nahe an die Küste Brasiliens brachte und wo er etwa bei 20 Grad südlicher Breite sich wieder nach Südosten wandte. So konnte er die atlantischen Winde und Meeresströmungen am besten nutzen. Die Seeleute setzten die Schiffe wieder in Stand. Sie schlugen Holz, nahmen frisches Wasser auf und segelten am 16. November weiter. Mit dem Ziel, das Kap der Guten Hoffnung zu umfahren und in den Indischen Ozean zu gelangen. Am Samstagabend kam besagtes Kap der Guten Hoffnung in Sicht. Wir wendeten und hielten zunächst aufs offene Meer, um dann in der Nacht beizudrehen und wieder auf die Küste zuzufahren. Am Sonntagmorgen, es war der 19. November, kamen wir abermals auf die Höhe des Kaps, konnten es aber nicht bezwingen, weil der Wind Süd-Südost war und das Kap selbst Nordost-Südwest liegt, sodass wir unser Manöver wiederholten. Wir drehten ins offene Meer, wendeten und fuhren Montagnacht wieder dem Lande zu. Am Mittwochmittag endlich glückte es uns, vor dem Winde um besagtes Kap der Küste entlang herumzufahren. Die Portugiesen legten an der Küste an, hatten sporadisch Kontakt zur indigenen Bevölkerung, der sich mal friedlich, mal latent konfliktträchtig gestaltete, auch weil sie dort anlandeten, wo die Besatzung von Bartolomeu Dias 10 Jahre zuvor einige Einheimische getötet hatte. Willkommen waren die Portugiesen nicht unbedingt. Das musste ihnen klar sein. Während wir also in der Bucht lagen und Wasser einnahmen, errichteten wir ein Kreuz und einen Wappenpfeiler. Dieses Kreuz machten wir aus einem Fockmast und es war sehr hoch. Am folgenden Donnerstag, als wir im Begriff waren abzufahren, sahen wir ungefähr 10 oder 12 Schwarze, die, bevor wir noch schließlich abgefahren waren, sowohl das Kreuz als auch den Wappenpfeiler niederrissen. Sie staunten über die Tierwelt auf den der Küste vorgelagerten Inseln. Auf dieser Insel gibt es auch Vögel. Die sind so groß wie Enten und können nicht fliegen, weil sie keine Schwungfedern in den Flügeln haben. Und man nennt sie Pinguine. Wir töteten davon so viel, wie wir wollten. Und besagte Vögel schreien wie Esel. Das ist die erste Beschreibung von Pinguinen durch einen Europäer. Die Flotte folgte langsam der Küste nach Nordwesten, was wegen der dortigen starken Südostströmung im Meer nicht einfach war. Am 25. Dezember 1497 erreichte sie die Gegend des heutigen Durban. Die Portugiesen tauften den Landstrich Natal, Weihnachten. So heißt er noch heute. Vasco da Gamas Flotte segelte mehr als 300 Meilen nach Nordosten durch den Kanal von Mosambik zwischen Afrika und Madagaskar. Sie hielt sich fern der Küsten, um die Untiefen des unbekannten Meeres zu vermeiden. Am Morgen des Freitag, dem 2. März 1498, legten die Portugiesen an der Ilha de Mosambik, einer winzigen Insel gegenüber der Hafenstadt Lumbo, an. Vasco da Gama traf 1498 als erster Europäer den Scheich der Insel. Musa Ben Mbiki, von dem sich später der Name Mosambik ableitete. Aus Alvaro Velios Reisebericht. Die Einwohner dieses Landes sind von brauner Hautfarbe, haben einen guten Körperbau und gehören zur Sekte des Mohammed und sprechen Maurisch. Ihre Kleider sind von Leinen und Baumwolle, sehr fein und vielfarbig gestreift und reich und sorgfältig gearbeitet. Alle tragen Turbane mit einem mit Goldfäden durchzogenen Seidenbesatz auf dem Kopf. Und sie sind Kaufleute und treiben Handel mit Arabern, von denen 4 Schiffe im Ort lagen, die Gold, Silber, Gewürznelken, Pfeffer und Ingwer führten. Und silberne Ringe mit Edelsteinen und vielen Perlen und Rubinen. Und die Bewohner dieses Landes tragen diese Dinge auch. Die Portugiesen waren zunächst wohl gelitten, auch wenn sie eher als arme Fremde galten. Der Sultan besuchte sie auf ihren Schiffen und betrachtete verächtlich die Geschenke, Kleidung und Korallen, und fragte, ob sie nicht bessere Waren besäßen. Und schon bald kündigte er den Frieden auf. Nachdem sie erfahren hatten, dass wir Christen waren, beschlossen sie uns verräterisch zu überfallen und zu töten. Aber ihr Lotse, den wir mitgenommen hatten, entdeckte uns alles, was sie gegen uns im Schilde führen würden, wenn sich dazu die Gelegenheit böte. Es war ein Muster, das sich fast überall an der Küste wiederholte. Sobald die überwiegend arabischen Händler erfuhren, wer gelandet war, versuchten sie, die Portugiesen zu vertreiben. Mit offenen Angriffen oder auch falschen Lotsen, die sie in eine Falle locken sollten. In Mombasa versuchten Araber erfolglos, nachts die Schiffe zu kapern. Diese und andere Schurkenstreiche planten die Hunde. Aber Gott, der Herr, wollte nicht, dass sie ihnen gelängen, weil sie nicht an ihn glaubten. Söhne Jutacak von der Universität Greifswald resümiert. Das war ja da nicht so, dass alle auf ihn gewartet hätten, sodass man sich möglicherweise auch gut überlegen musste, wie man da vorgehen würde. An der Küste, wo die Araber präsent waren. Und die heikle Frage nun war, wie schalten wir uns in diese Gemengelage ein und rüsten uns dafür, dass wir da möglicherweise mit Gewalt nur ans Ziel kommen. Die Portugiesen flüchten aus Mombasa nach Malindi im heutigen Kenia, eine, wie ein Reisender aus dem Jahr 1500 schreibt, schöne Stadt auf dem Festland, die sich längs des Strandes erstreckt. Sie besitzt viele schöne gemauerte Steinhäuser mit vielen Stockwerken, einer großen Zahl von Fenstern und flachen Dächern nach unserer Art. Die Straßen sind gut angelegt. Die Menschen sind weiße und schwarze und sie gehen nackt und bedecken nur ihre Schamteile mit Baumwoll und Seidentuch. Andere von ihnen tragen wie Mäntel umgelegte Kleidungsstücke und dazu Schärpen und Turbane aus vielen kostbaren Stoffen auf dem Kopf. Dort lag Vasco da Gamas Flotte 9 Tage vor Anker. Sie füllten erneut die Holz- und Wasservorräte auf, verproviantierten sich, suchten und fanden einen Lotsen und dann? An einem Dienstag, es war der 24. April, lichteten wir die Anker und nahmen mit dem Lotsen an Bord Kurs auf die Stadt, die Calicut heißt. Der Lotse verstand sein Handwerk. Die Fahrt über den Indischen Ozean verlief ereignislos. Aus dem Bericht des Alvaro Velho. An einem Freitag, es war der 18. Mai, erblickten wir ein gebirgiges Land. 23 Tage hatten wir kein Land mehr gesehen, obwohl wir in dieser Zeit ständig günstigen Wind gehabt hatten, sodass wir mindestens 600 Leguas bei unserer Überfahrt zurückgelegt hatten. Jetzt mochten es noch 8 Leguas bis zum Festland sein. Man warf das Senkblei und maß 55 Faden Tiefe. Während der Nacht drehten wir nach Südosten, um uns von der Küste zu entfernen. Bei Tage fuhren wir jedoch wieder auf das Land zu, kamen ihm aber nicht so nah, dass der Lotse die Gegend sicher erkennen konnte. Dies lag an den Regengüssen und Gewittern, die unablässig auf die Küste und auf uns niedergingen. Am Sonntag fuhren wir nah an den Gebirgen vorbei, die oberhalb der Stadt Calicut liegen, und wir fuhren so nah an die letztere heran, dass der Lotse, den wir an Bord hatten, sie wiedererkannte und sagte, dies sei das Land, zu dem wir hin wollten. Eine portugiesische Legua entsprach 6.197 Metern. 600 Leguas, also etwa 3.700 Kilometern. Die lange Reise hatte in Calicut, heute Coricut, ihr Ende gefunden. 11 Monate auf See. 11 Monate Sturm, Böen und Windstille. Mehr als 60 Jahre portugiesischer Seefahrt hatten endlich ihr Ziel erreicht. Die Stadt der Gewürze. Die Metropole des Pfeffer, des Zimt, der Nelken, des Ingwer und des Muskat. Die Stadt Calicut ist christlich. Diese Christen sind Menschen von brauner Hautfarbe und ein Teil von ihnen trägt große Bärte und lange Haare. Andere tragen das Haar kurz geschnitten und wieder andere haben den Kopf glatt geschoren und tragen zum Zeichen, dass sie Christen sind, nur auf dem Wirbel ein Haarbüschel und dazu Schnurrbärte. Schrieb Álvaro Velho in Unkenntnis des Hinduismus, dem die Bewohner anhingen und den er als Spielart des Christentums empfand. Sie haben die Ohren durchbohrt und viel Gold darin. Der Oberkörper ist meist nackt. Unterhalb des Gürtels tragen sie sehr feine Baumwolltücher. Und diejenigen, die so gekleidet gehen, sind die angesehensten. Die anderen kleiden sich, wie sie eben können. Die Frauen in diesem Land sind im Allgemeinen hässlich und klein von Gestalt. Sie tragen am Halse viel Goldschmuck, an den Armen viele Armbänder und an den Zehen Ringe mit kostbaren Steinen. All diese Leute sind, dem Anschein nach zu urteilen, von gutmütigem Charakter und weicher Gemütsart. Dem ersten Eindruck nach sind sie unverbildet und sehr sinnenfroh. Die Portugiesen wurden auch dort nicht freudig empfangen. Man hatte nicht auf sie gewartet. Ihre Tauschwaren waren zudem minderwertig. Zur Audienz beim Herrscher von Calicut, dem Raja Samore, Herr der Meere, den die Portugiesen Samorin nannten, ließ Vasco da Gama Geschenke in den Palast bringen. Es waren Baumwolltücher, Hüte, Korallenzweige, Metallbecken, eine Kiste Zucker, Olivenöl und Honig. Der Haushofmeister wollte da Gama damit zunächst überhaupt nicht vorlassen. Er lachte nur über die Gaben. Wenn Vasco da Gama dem König ein Geschenk machen wollte, so sollte er ihm Gold schicken. Sünne Jutacak? Aus ihrer Sicht hatte er nichts zu bieten, weil die europäischen Handelswaren eigentlich für die Inder nicht interessant waren. Das war also eine Steilvorlage für die Araber, die da ja teilweise seit Generationen schon lebten und mit diesem Handel und den Bedürfnissen der Inder sehr vertraut waren. Denn die muslimischen Händler wollten auf keinen Fall Konkurrenz im Gewürzhandel. Sie versuchten daher, überall den Handel mit den Portugiesen zu unterbinden, um ihr Monopol zu bewahren. Eine Rasse von Teufeln unter den Stämmen der Menschheit. Schmutzig in ihren Manieren, Feinde Gottes und seines Propheten, trat nun in Malabar auf. Man nannte sie Frinis, Franken. Sie verehrten Götzenbilder aus Holz und verneigten sich vor Bildern aus Stein, gleichermaßen verhasst in der Gestalt ihrer Körper wie dem Ausdruck ihrer Gesichter. Hieß es in einem zeitgenössischen arabischen Text aus der Region. Ihre Augen waren blau wie bei Wüstengespenstern. Sie urinierten wie Hunde und brachten mit Gewalt reine Menschen von ihrer Religion ab. Erfahren in Schifffahrt, Aufruhr und Betrug. Weit entfernt waren sie von reinen Menschen. Sie wollten Pfeffer und Ingwer für sich selbst und anderen nichts als die Kokosnüsse lassen. Dennoch gelingt es den Portugiesen, ein wenig Pfeffer und Zimt einzutauschen. Dazu gibt der Samorin ihnen ein Schreiben an ihren König Manuel II. Mit, in dem es heißt: Mein Königreich ist überreich an Zimt, Gewürznelken, Ingwer, Pfeffer und Edelsteinen. Aus eurem Land heische ich dafür Gold, Silber, Korallen. Am 29. August 1498 stach Vasco da Gamas Flotte wieder in See. Länger als ein Jahr waren die Portugiesen nun schon unterwegs. Es wurde Zeit für die Heimkehr. Zunächst liefen sie die Insel Anjediva an der Küste südlich von Goa an, von wo sie dann am 5. Oktober starteten, um den Indischen Ozean zu überqueren. Zu früh. Die Winde waren noch ungünstig. Fast 3 Monate dauerte die Überfahrt. Sie kreuzten hin und her, verloren sich in Stürmen, lagen still, weil oft kein Lüftchen wehte. Ihnen ging der Proviant aus, das Trinkwasser war brackig, Die ganze Mannschaft wurde krank. Skorbut. Das Zahnfleisch wucherte ihnen so über die Zähne, dass sie nicht mehr essen konnten. Außerdem schwollen ihnen die Beine an. Und sie bekamen auch sonst am ganzen Körper große Geschwüre, die einen Mann so weit herunterbrachten, bis er starb, ohne an irgendeiner anderen Krankheit zu leiden. Auf diese Weise starben uns während der Zeit der Überfahrt 30 Männer. Unerachtet derselben Zahl, die bereits gestorben war, ehe wir unsere Rückreise angetreten hatten. Und diejenigen, die auf den einzelnen Schiffen noch Dienst hatten, mochten 7 oder 8 Mann sein. Und sie waren weit davon entfernt, so gesund zu sein, wie sie hätten sein sollen. Wenn dieses Wetter noch 14 Tage lang angehalten hätte, dann hätten wir auf der Stelle gewendet und wären übers Meer zurückgefahren, weil wir dann keinen Mann mehr gehabt hätten, der auf den Schiffen hätte Dienst tun können. Die Seeleute starben, einer nach dem anderen. Täglich wurden Leichen über Bord geworfen. Als die Flotte die afrikanische Küste erreichte, war die Mannschaft so weit dezimiert, dass eines der 3 Schiffe aufgegeben und verbrannt werden musste. Das gehörte zum Geschäft, so zynisch das heute klingen mag, sagt Sünne Jutacak. Man muss aber auch realistisch sagen, dass in dieser Zeit und bis ins 18. Jahrhundert hinein diese Probleme mit den schwindenden Schiffsmannschaften an der Tagesordnung war. Das war klar, bei Fernreisen geht ein Teil der Mannschaft drauf. Man musste unterwegs neue Leute rekrutieren. Und man hat dann erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts Mittel und Wege gefunden, die Mangelerkrankungen in den Griff zu bekommen, indem man die Ernährung verbessert hat. Allen, die an Bord eines Hochseeschiffes gingen, war klar, wie gefährlich diese Fahrten waren. Jeder hoffte darauf, dass er zu der glücklichen Hälfte oder dem glücklichen Bruchteil der Überlebenden gehören würde. Bei Magellans erster Weltumsegelung 1519 bis 1522 überlebten nur knapp 20 von 260 Menschen, die ursprünglich ausgefahren waren. Auch der Kapitän selbst starb während der Reise. Wenn auch nicht auf See, sondern in Kämpfen mit Südseebewohnern. Und dennoch herrschte kein Mangel an Seeleuten. Niemand wurde gezwungen, mitzufahren. Krankheiten, Unwetter, Stürme, Todesängste. Im Bericht von Tomé López, dem Schiffsschreiber auf einer Indienfahrt unter Estevão da Gama im Jahre 1502, heißt es: Dienstag, den 7. Juni um 4 Uhr nachts, brach ein schwerer Sturm von Westen über uns herein. Die Schiffe wurden getrennt und am nächsten Morgen wurden nur 2 von ihnen wieder zusammengeführt. Wir wussten nicht, in welche Richtung die anderen abgetrieben waren. Die Nacht neigte sich dem Ende zu und kurz bevor der Morgen graute, war das Beisegel weggerissen. Es blieb uns nur das winzig kleine Vorsegel. Die dritte Böe kam mit voller Kraft. Die Rute knickte in der Mitte und zu unserem Entsetzen barst der Mast. An diesem Tag und in der darauffolgenden Nacht fuhren wir ganz ohne Segel und holten auch das kleine Vorsegel ein. Vor uns türmte sich das Wasser zu riesigen Wellen auf, die auf uns zurollten. Wir fürchteten uns fast zu Tode. Im Spätsommer 1499 kehrte Vasco da Gama nach Lissabon zurück. Wann genau ist unbekannt. Es gibt keinerlei offizielle Aufzeichnungen darüber. Keine offizielle oder zumindest keine erhaltene Würdigung seiner ersten Reise. Dabei war sie die größte aller damals bekannten seemännischen und navigatorischen Leistungen. Kolumbus war 6 Wochen unterwegs, auf gerader Route mit immer günstigem Wind. Vasco da Gama 26 Monate und fand einen Schifffahrtsweg, der danach 4 Jahrhunderte bis zur Eröffnung des Suezkanals genauso genutzt wurde. Ermutigt durch den Erfolg schickte König Manuel eine weitere Expedition los. Im März 1500 segelte Pedro Álvarez Cabral mit einer Flotte von 13 Schiffen und mit insgesamt 1500 Mann Besatzung los. Er folgte da Gamas Route, legte ein atemberaubendes Tempo vor, obwohl er zunächst viel zu weit nach Südwesten segelte und dort auf neues Land stieß. Es war die Küste des heutigen Brasilien. Kurzerhand nahm er es für Portugal in Besitz. Der Vertrag von Tordesillas wies die Küste als portugiesisches Hoheitsgebiet aus, überquerte erneut den Atlantik und umschiffte das Kap der Guten Hoffnung. Dabei ging in den Stürmen im Südatlantik ein Schiff verloren. Der portugiesische Dichter Luís de Camões schrieb in den Lusiaden: Ich bin euch das geheimnisvolle, große, das Kap von euch der Stürme-Kap genannt. Dass keiner, der entsprang aus Mutterschoße, kein Strabo nicht, kein Plinius je erkannt. Hier hoffe ich mich nicht nur an dem zu rächen, der mich entdeckt, und wahrlich wird's geschehen. Und es genügt mir nicht, um eurer frechen Hartnäckigkeit nur ihn gestraft zu sehen. Alljährlich, wenn die Schiffe seewärts stechen, so wahr mein Geist die Zukunft kann verstehen, trifft Schiffbruch euch und viele Meeresnot. Und das geringste Übel sei der Tod. Das geheimnisvolle, große Kap der Stürme rächte sich an seinem Entdecker. Das verloren gegangene Schiff war von Bartolomeo Dias kommandiert worden, demjenigen, dem es 13 Jahre zuvor zuerst gelungen war, es zu umsegeln. Er und seine Besatzung fanden im Südatlantik den Tod. Nach der Umrundung des Kaps nahm ein Schiff einen zu weit östlichen Kurs und so gelangten erstmals Portugiesen nach Madagaskar. In Malindi nahm man erneut Lotsen an Bord, die Flotte sicher nach Calicut geleitete, wo sie am 13. September 1500 anlandete. Zunächst lief es deutlich besser für Cabral, als es für Vasco da Gama gelaufen war. Er hatte die passenden Handelsgüter dabei und der Samorin erlaubte ihm, eine Faktorei, ein Handelshaus, aufzubauen und die Schiffe mit Gewürzen zu beladen. Doch das stieß den arabischen Händlern übel auf. Sie versuchten, die Handelsbeziehungen mit den Portugiesen zu unterbinden. Ein Konflikt, der schnell eskalierte. Hiram Kümper. Ich würde sagen, ab dem frühen 16. Jahrhundert ist das auch ein ganz klares portugiesisches Programm, das Monopol dieses Gewürzhandels an sich zu bringen. Und mit diesem Auftrag brach Vasco da Gama am 10. Februar 1502 mit einer Flotte von 22 Schiffen zu seiner zweiten Indienfahrt aus Lissabon auf. Gewalt war dabei sein Programm. In Kilwa Kisiwani im heutigen Tansania erpresste da Gama Tributzahlungen des dortigen Emirs, dann überquerte die Flotte den Indischen Ozean und sammelte sich südlich von Goa an der Insel Anjediva, um dort Schiffen arabischer Händler aufzulauern. Dann fangen die tatsächlich etwas an, ja, was man nicht anders als einen Kaperkrieg nennen kann. Das können die ihres Schiffsbaus wegen, das können ja vor allem, weil die Schiffsartillerie in dieser Zeit massiv an Boden gewinnt. Wie überhaupt die Artillerie ja so etwas ist, was im Grunde dann im 16. Jahrhundert einen europäischen Wettbewerbsvorteil darstellt. Der Bericht eines unbekannten Mitreisenden erzählt, mit welcher Brutalität die Portugiesen vorgingen. Während der Tage, die wir hier zubrachten, befahl der Admiral, dass immer Schiffe von uns dieses Meer befahren sollten, um die von Mekka zu vernichten. Der Admiral erhielt Nachrichten, dass Mekka-Schiffe kämen, und inzwischen stachen wir mit der Flotte in See, und als wir 2 Tage im September gefahren waren, sichtete das Schiff San Gabriel ein Schiff, fuhr hin und überfiel es. Und das Schiff war von Mekka und führte 200 Seelen. Und sie schätzten das, was sie darin erbeuteten, auf 25.000 Cruzados. Und als sie das gesamte Geld mit allem, was sie besaßen, ausgeliefert hatten, verbrannten und erschlugen sie alle, so dass nur 17 kleine Knaben übrig blieben, die sie bekehrten. Es war kalkulierter Terror gegen die Konkurrenz. Terror, der weiterging und sich auch gegen die lokale Bevölkerung richtete. Vasco da Gama begründete zunächst in Cochin eine Faktorei und handelte mit dem dortigen Raja Gewürzlieferungen zum Festpreis aus. Dann segelte die Flotte weiter nach Calicut. Dort verlangte Vasco da Gama, dass der Samorin die arabischen Händler aus der Stadt vertreibe und somit den Portugiesen ein Handelsmonopol einräumt. Der zeitgenössische Bericht. Am 29. Oktober kamen wir in Calicut an. Bei unserer Ankunft erhielt der Admiral eine Botschaft, die nicht so war, wie er erwartet hatte. Und Sonntag früh befahl er 6 Schiffen, so nah wie möglich an die Stadt zu fahren, um, wenn der König nicht tun wolle, was recht wäre, ihm allen möglichen Schaden zuzufügen. Und so war es Sonntag den ganzen Tag und blieb so bis Montag. Montag wartete der Admiral bis Mittag, denn so hatte er es dem König sagen lassen. Und als der Admiral in dieser Stunde sah, dass vom König keine Botschaft kam, nahm er 32 Mauren, die er gefangen genommen hatte, und befahl, sie auf den Schiffen aufzuhängen, damit man sie von der Stadt sehen könne. Als sie aufgehängt waren, wurden Geschütze abgefeuert und wir sahen Häuser und Palmen einstürzen. Am Nachmittag befahl der Admiral, alle Mauren herunterzunehmen und ihnen die Köpfe, Hände und Füße abzuschneiden und alles, mit Ausnahme der Körper, die sie in das Meer warfen, mit einem Brief in ein kleines Boot zu legen. Er ließ das Boot an das Ufer laufen und als es ans Ufer kam, kamen viele Mauren hin und nahmen den Brief. Und danach schoss er neuerdings bis in die Nacht und am nächsten Tag bis Mittag. Zwar gelang es zunächst nicht, in Calicut den Handel zu monopolisieren, aber als die Flotte da Gamas im Februar 1503 nach Portugal zurücksegelte, hinterließen sie auf dem indischen Festland die ersten befestigten Stützpunkte. Faktoreien in Cochin und Cananore. Kanur. Die Reise hatte sich gelohnt. Der venezianische Faktor Matteo di Benigno notierte in seinem Bericht, wie viel Gewürze Vasco da Gama mit zurück nach Portugal brachte. In der gesamten Flotte haben wir alles in allem etwa 24.000 Zentner Pfeffer, etwa 2.500 Zentner Zimt, etwa 1.000 Zentner Brasilholz, etwa 500 Zentner Gewürznelken, etwa 300 Zentner Ingwer und etwa 150 Zentner Muskatnüsse und weitere Gewürze. Und dies alles gehört teils dem König, teils den Kaufleuten. Und wer genug Geld aufbringt, kann diese Waren alle kaufen. Parallel zu Vasco da Gamas Rückreise waren weitere Flotten von Portugal aus losgesegelt. Sie trafen 1503 und 1504 ein und setzten fort, was da Gama begonnen hatte. Kaperfahrten, Drohungen, Handel, Terror. So als würde die Mafia ein Stadtviertel und dort den Handel mit Drogen oder Waffen und das Geschäft mit der Prostitution oder Schutzgelderpressungen übernehmen. Die Muslime aus Calicut flüchteten und trafen auf See auf die Flotte von Lopo Suarez de Albergaria. Auch der machte keine Gefangenen. Mit Waffengewalt sicherten Francisco de Almeida und Afonso de Albuquerque die portugiesische Vorherrschaft über die Wasserwege im Indischen Ozean. Letzterer eroberte Hormus am Zugang zum Persischen Golf und 1511 Malakka an der heutigen malaysischen Westküste an der gleichnamigen Meeresstraße, dem Schlüssel zu den Märkten Südost- und Ostasiens. Bis 1520 hatte Portugal Häfen und Seewege von Ostafrika und Madagaskar über Hormus, Goa, Ceylon, Siam, Burma, Cochinchina, Java, Sumatra bis zu den Molukken, dem Anbaugebiet der Gewürze, in fester Hand. Um 1520 überlegte man sogar in Venedig, Pfeffer aus Portugal zu kaufen. Weil die Venezianer, die ganz lange ja im Grunde sozusagen die Gatekeeper zum Osmanischen Reich waren, jetzt eben sich auch mit denen überwerfen. Und auch weil der Pfeffer dann natürlich auch, wie viele andere Luxuswaren dann natürlich auch, also nicht nur aus politischen Gründen, sondern dann jetzt ja auch aus ganz ökonomischen, natürlich auch im Osmanischen Reich wahnsinnig teuer wird. Weil die Nachschubrouten zusammengebrochen waren. Portugal übte von einzelnen Stützpunkten ausgehend ein Handelsmonopol aus, besaß die wirtschaftliche Macht in der Region, ausgehend von der Beherrschung der Seewege, legte aber wenig Wert darauf, irgendwo das Landesinnere zu erobern. Thalassokratie nennt sich diese Herrschaftsform. Laut Sünne Jutacak hatten die Portugiesen schon in Afrika damit gute Erfahrungen gemacht und setzten dieses Mittel auch in Asien ein. Das war keine Siedlungskolonisation. Sie haben also nicht größere Zahlen von Migranten dort angesiedelt. Sie haben nicht versucht, eine administrative Struktur größeren Umfangs aufzubauen, um dort eine Herrschaft zu errichten oder so, sondern sie haben wirklich sehr punktuell in diesem Netzwerk aus Handelsstützpunkten und Festungen versucht, da ihre Macht geltend zu machen. Das war ein anderes Modell der Machtausübung. Ein System, das auch ökonomisch sehr effektiv war, weil es vergleichsweise wenig Kapitalaufwand erforderte. Denn Herrschaft kostet. Bindet Ressourcen, braucht Menschen, wie Spanien gleichzeitig in Lateinamerika lernte. Zudem waren die Portugiesen zu ihrem Glück in Regionen unterwegs, in denen die lokalen Herrscher wenig Interesse daran hatten, sie zu vertreiben. Weil es viele konkurrierende lokale Herrscher gab und viele von ihnen auch wirklich lukrativ Handel mit den Portugiesen trieben. Portugiesische Schiffe sorgten auch dafür, dass die innerasiatischen Handelsbeziehungen ausgebaut wurden, wovon auch wiederum die lokalen Herrscher profitierten. Und doch erforderte auch die portugiesische Thalassokratie immer mehr den Ausbau von Strukturen. Die Stützpunkte wurden stärker befestigt, denn irgendwann wurde es zu aufwendig, die Meeresherrschaft nur mit Schiffen aus dem Mutterland aufrechtzuerhalten. Von einer neuen Phase des portugiesischen Kolonialismus spricht Hiram Kümper. Die gehen zwar immer noch nicht wirklich in die Fläche, aber sie privilegieren jetzt ja doch einzelne Orte etwas stärker. Goa wird ja wirklich auch ausgebaut, nochmal massiver. Also sozusagen, es differenziert sich jetzt das System dieser Standorte aus. Es gibt welche, die im Grunde, wenn man das spitzt formulieren will, aus ein bisschen Hafenanlage und ein paar kleinen Gebäudchen bestehen. Und es gibt eben dann doch wirkliche Standorte, die auch ausgebaut werden. Das ist, würde ich sagen, wenn man stabile Systeme aufbauen will, stabile, ja heute würde man sagen, Lieferketten, ja auch gar nicht irrational. Ne? Und dann muss man auch sagen, im 16. Jahrhundert fängt ja gesamteuropäisch auch, sagen wir mal, die Konkurrenz an. Und man muss sich Gedanken machen, bleibt das jetzt immer so? Also bleibt das Osmanische Reich die Konkurrenz? Ganz sicher nicht nur, wenn überhaupt. Was machen die anderen europäischen Staaten? Das von den Portugiesen als Estado da India bezeichnete Kolonialgebilde wurde von einem Vizekönig mit weitreichenden Vollmachten im Auftrag der Krone regiert. Der Vizekönig, der in Goa residierte, war nur dem König verantwortlich. Er war unbestrittenes Oberhaupt von Militär- und Zivilregierung. Eckpfeiler des Estado da India bildeten in Ostafrika die Städte Sofala und Mosambik, am Persischen Golf Maskat und Hormuz, in Indien Goa und Kuschin und Malakka auf der malaiischen Halbinsel. Die Eroberung von Aden misslang und so blieb der Handelsweg durch das Rote Meer für arabische Händler offen. Die ersten Vizekönige waren Francisco de Almeida und Afonso de Albuquerque. Und alle Vizekönige hatten nur kurze Amtszeiten, 3 bis maximal 5 Jahre. Das war eben keine dauerhafte Fründe. Das heißt, da hatte man nicht ausgesorgt damit, sagt Sünne Jutacak. Überhaupt stiegen und fielen die Sterne der Entdecker am Hofe schnell. Das ist ein Phänomen, das nicht singulär ist. Wir sehen das ja bei Kolumbus auch. Das heißt, diese Reisenden, die Forschungsexpeditionsreisenden, die da mal so einen Erfolg errungen haben, das ist kein Selbstläufer und die machen immer wieder Reisen. Die versuchen immer wieder, ihren Status zu festigen und zwischendurch kann ihnen das aber auch passieren, dass sie die Gunst verlieren. Auch Vasco da Gama ging es zwischenzeitlich so. Zwar erhielt er von König Manuel eine jährliche Rente zugesprochen, aber die ihm versprochene Herrschaft über seine Geburtsstadt Sines behielt der Santiago-Orden. Und Vasco da Gama wurde 1507 sogar aus seiner Geburtsstadt vertrieben. Doch er konnte weiterhin Einkünfte aus den dortigen Gütern beziehen und wurde 1513 von allen Gebühren und Steuern für Handelswaren aus Indien befreit. Seiner Bitte nach Entlassung aus portugiesischen Diensten wurde nicht entsprochen, doch erhielt er 1519 endlich den ersehnten Adelstitel. Er wurde Graf von Vidigueira. Lissabon war zu dieser Zeit das wichtigste Handelszentrum in Europa. Dort landeten Schiffe aus Indien, Afrika, den Häfen des Mittelmeeres und denen aus Nordeuropa an. Sie entluden und bunkerten Waren aus Asien und Afrika. Moschus aus Afghanistan, Tücher aus Kaschmir, Teakholz aus Hinterindien, Teppiche aus Persien, Weihrauch und Myrrhen aus Arabien, Zucker aus Brasilien, dazu Nelken, Muskat und Muskatblüten von den Molukken, und natürlich Pfeffer und Ingwer aus Indien. Und nicht zuletzt Sklaven aus Afrika. Die Portugiesen kamen nach Indien mit dem Schwert in der einen Hand und mit dem Kruzifix in der anderen. Als sie viel Gold fanden, legten sie das Kruzifix beiseite, um sich die Taschen zu füllen. So João de Castro im Jahre 1548, der selbst Vizekönig in Indien war. Die Vizekönige verkauften bald schon Kommandanten, Faktoreileiter und Zöllnerstellen meistbietend an Interessierte, die dann ihre meist dreijährige Amtszeit dazu nutzten, sich selbst ordentlich zu bereichern. Dass die Krone, deren Pfründe dadurch geringer wurden, das ungern sah, ist leicht einsehbar und vielleicht beschloss deshalb João III., Vasco da Gama als Vizekönig nach Goa zu schicken, hatte der doch einen Ruf als Verfechter einer harten militärischen Ordnung. Seine Flotte verließ am 9. April 1524 Lissabon. Es gab unterwegs widrige Winde und knapp vor der indischen Küste dann ein heftiges Seebeben. Plötzlich begannen die Schiffe so zu stampfen und zu rollen, dass alle dachten, sie seien in Untiefen geraten und ließen mit großen Rufen und Schreien und unter dem Abfeuern einer Kanone die Boote ins Wasser herab. Lotungen mit dem Blei zeigten jedoch keine Untiefen. Und sie riefen Gott um Gnade an, da ihre Schiffe so heftig hin und her rollten, dass die Männer nicht aufrecht stehen konnten und Kisten von einem Ende des Schiffes zum anderen geworfen wurden. Angeblich soll Vasco da Gama überhaupt nicht erschrocken gewesen sein, sondern seine Mannschaft zu sich gerufen und ihr gesagt haben: Freunde, freut euch und seid frohen Mutes, denn selbst das Meer erzittert vor uns. Vasco da Gama wusste sich wohl zu inszenieren, Stärke zu zeigen und wenn nötig auch Repräsentanz, wie der portugiesische Historiker Gaspar Correa in seiner Chronik Lendas da India über dessen Hofhaltung als Vizekönig schrieb. Der besagte Dom Vasco führte ein großes Zeremoniell ein, indem er sich durch Männer aufwarten ließ, die silberne Amtsstäbe trugen und durch einen Majordomo und durch zwei Pagen mit goldenen Halsketten sowie durch viele Stallmeister und Leibdiener, alle wohlgekleidet und gut versorgt. Er hatte ein großes Tischgeschirr von Silber und feine flandrische Gobelins, und der Tisch, von dem er speiste, war mit Brokat gedeckt. Bei Tisch verwendete er große Platten wie ein König, und der Mundschenk brachte ihm ein Trinkgefäß und alle weiteren Dinge, die eines Königs würdig sind. Auch seine Kleidung, seine Bettstelle und seine Kapelle waren reich geschmückt. Seine Wache bestand aus 200 Mann, mit Spießen, deren Spitzen vergoldet waren, und in seine Livree gekleidet. Trotz allem zur Schau gestellten Reichtum sind sich alle historischen Quellen einig, dass Vasco da Gama mit der ihm eigenen Härte auch gegen die Korruption seiner Landsleute zu Felde zog und sowohl die Zivilverwaltung wie auch die militärische Struktur in den indischen Niederlassungen neu organisierte. Doch er war schwer krank. Woran er genau litt, ist unklar. Es kann Malaria gewesen sein. Erschöpfung. Dazu kamen große Geschwüre. Gaspar Correa berichtete: Seit einigen Tagen hatte der Vizekönig an starken Schmerzen seines Halses gelitten, der entzündet war. Und in seinem Nacken waren Geschwüre entstanden. Diese Geschwüre waren sehr hart und wollten trotz aller angewandten Mittel nicht reif werden. Nichts verschaffte ihm Erleichterung. Und die Schmerzen quälten ihn so, dass er den Kopf in keine Richtung bewegen konnte. Er legte sich zu Bett und gab alle notwendigen Befehle von dort aus, was ihn sehr angriff und verursachte, dass er von tödlicher Krankheit befallen wurde, mit solchen Schmerzen verbunden, dass er nicht reden konnte. Correa schrieb, dass da Gama ein letztes Memorandum für seinen möglichen Nachfolger diktierte und seinen Söhnen sein Testament. Klaren Geistes bis zu seinem Ende beschloss er sein Leben und gab seine Seele zu Beginn des Tages der Christgeburt um 3 Uhr nach Mitternacht am 24. Tage des Monats Dezember des gegenwärtigen Jahres 1524 auf. Vasco da Gama wurde nur 54 oder 55 Jahre alt. 1538 ließ sein Sohn Pedro da Silva da Gama die Gebeine des Verstorbenen nach Vidigueira in Portugal überführen. Mehr als 300 Jahre später, 1880, bestattete der portugiesische Staat die sterblichen Überreste Vasco da Gamas in einem Ehrengrab im Hieronymuskloster in Belém bei Lissabon. Wenige Meter entfernt von den Gräbern der Könige Manuel I. und João III., in deren Auftrag er nach Indien segelte, und dem des portugiesischen Nationaldichters Luís de Camões, der in seinen Lusiaden die erste Reise da Gamas verarbeitet hat und die Entdeckungsfahrten der Portugiesen, der Lusitaner lobt und sie mit denen der antiken Helden wie dem Trojaner Aeneas und dem Griechen Odysseus vergleicht. Heldenhafte Seefahrer, die die Götter ehren. Den Meeresgott Neptun und den Kriegsgott Mavors, wie er den römischen Gott Mars bezeichnet. Schweigt von des Troas Fahrten und den Bahnen des klugen Griechen über weiten Meeren. Schweigt von den Alexandern und Trajanen, von ihren Siegen, ihren Ruhmesschweren. Ich sing die hehre Brust des Lusitanen, den Mavors und Neptun gehorsam ehren. Versinke, was die Muse sang der Alten. Ein größerer Mut will sich vor uns entfalten. Als Vasco da Gama starb, reichte das portugiesische Weltreich von Brasilien bis nach China. Es war ein weitmaschiges Netz von Faktoreien und Militärstützpunkten, abgesichert durch die überlegene Segeltechnik und die Feuerkraft der Bordkanonen. Spanien hatte bereits weite Teile Mittelamerikas erobert und unterwarf wenig später das Inka-Reich, und erste spanische Siedler ließen sich schon im Süden des Kontinents nieder. Zur ersten Weltumsegelung waren Ferdinand Magellan und Juan Sebastiano del Cano 1519 von Spanien losgesegelt und 1522 zurückgekehrt. Die portugiesische Thalassokratie schien sicher und festgefügt. Doch einige Faktoren bedrohten sie. Die schiere Menge der eingeführten Gewürze ließ deren Preis auf dem europäischen Markt langsam verfallen. Und den Portugiesen fiel nur die nächstgelegene Lösung ein: die Tonnage der Indienschiffe zu erhöhen und mehr Gewürze ins Land zu bringen. Diese Frachtschiffe waren aber schwer zu segeln. Schiffbrüche nahmen immer mehr zu. Gleichzeitig war Portugal immer mehr auf die Gewinne aus dem Gewürzhandel angewiesen, um sich mit Grundnahrungsmitteln zu versorgen. So stand die portugiesische Seemacht auf recht tönernen Füßen. Hiram Kümper. Das hat natürlich auch, also sozusagen innenpolitisch, was mit Portugal zu tun. Das hat was mit der Dynastie in Portugal zu tun. Da gibt es also ganz viele innenpolitische Probleme. 1521 starb König Manuel. Der Thron fiel an João III. 1532 gründete Portugal in Brasilien die erste dauerhafte Siedlung. Als João III. 1557 starb, folgte ihm sein dreijähriger Enkel Sebastian auf den Thron. Zunächst regierte er nicht selbst, aber 1568 übernahm er als 15-Jähriger persönlich die Regierung. Quellen beschreiben ihn als von fantastischen Heldentaten träumend. Und 1578 ließ Sebastian sein Heer in Marokko einmarschieren. Die Portugiesen wurden vernichtend geschlagen. Auch Sebastian verlor sein Leben. Sein Leichnam wurde nie gefunden. Und damit war die Dynastie am Ende. Mehr als 60 Jahre hatten Portugiesen versucht, den Seeweg nach Indien zu finden. Fast 100 Jahre hatten sie die Gewürzroute beherrscht. Erst übernahmen die Niederländer die Handelswege, ab dem 18. Jahrhundert mehr und mehr die Engländer. Im Rückblick erscheint diese Epoche als die erste Phase der Globalisierung. Das kommt ja sehr darauf an, was man unter Globalisierung versteht, würde ich sagen. Ist eine blöde Historikerantwort, aber sie ist deshalb nicht weniger wahr. Also natürlich, wenn man unter Globalisierung die Erweiterung von Horizonten und das Engerwerden von Kommunikation sieht, kann man sagen, das ist natürlich irgendwie eine Art von Globalisierung. In der Hinsicht stimmt das sicher. Wenn man unter Globalisierung die Integration von Weltregionen versteht, dann würde ich sagen, ist das fast noch ein bisschen früh. Soweit Hiram Kümper. Und Sünne Jutacak ergänzt: Wenn man Globalisierung eurozentrisch definiert, dann ist es sicherlich der Beginn der europäischen Globalisierung. Es ist aber vollkommen klar, wenn man weiß, dass Vasco da Gama schon gegen die existierenden Handelsbeziehungen der Araber und der italienischen Stadtstaaten losgeschickt wurde, dass es vorher schon Langstreckenhandelsbeziehungen gab und insofern die Globalisierung nicht mit ihm begonnen hat. Sie weist aber auf einen entscheidenden qualitativen Unterschied hin. Die Ausfahrten der Portugiesen hatten einen Mentalitätswandel verlangt. Es waren transozeanische Unternehmungen, Fernreisen über lange Strecken ohne Landsicht. In der Historiografie ist auch die Rede von der ozeanischen Revolution. Das heißt, da ist eine Form, Distanzen zu überwinden, etabliert worden, die es in der Art vorher nicht gegeben hat. Und doch waren die Europäer nicht die Ersten, die sich auf die langen Fahrten über das Meer aufmachten. Drei zeitgenössische chinesische Berichte von Teilnehmern erzählen beispielsweise von 7 Expeditionen unter Zheng Ye. Sie führten Anfang des 15. Jahrhunderts nach Java, Sumatra und durch die Straße von Malakka bis nach Calicut, Hormus, Aden und Ostafrika. Es waren gigantische Unternehmungen mit Hunderten von Schiffen und bis zu 30.000 Mann Besatzung. Die Chinesen haben aufgehört mit diesen Expeditionen, aus wahrscheinlich innenpolitischen Erwägungen heraus. Was die genauen Gründe waren, weiß man aber nicht. Es hat in der Historiografie dazu geführt, dass manche Historiker gesagt haben, naja, die anderen Kulturen, die Menschen außerhalb Europas, die waren so ein bisschen selbstgenügsam. Die hatten nicht diesen Entdeckerdrang. Was natürlich eine sehr eurozentristische Sichtweise ist. Denn was weiß man schon über den Entdeckerdrang fremder Völker in fernen Weltgegenden? Vielleicht fehlen einfach die Aufzeichnungen darüber? Und waren die europäischen Erkundungsfahrten wirklich so systematisch, wie sie in der Rückschau erscheinen? Unsere Geschichtsschreibung ist natürlich von der zeitgenössischen Sicht der Entdecker geprägt, von diesem Sendungsgedanken, auch durchaus religiöser Natur. Von den Berichten der damaligen Geschichtsschreiber, die auch Zufälligkeiten in Absichten umformulierten und so die Vorstellung eines Zeitalters der Entdeckungen erst entstehen ließen. Wie auch Luís de Camões, der im selben Jahr geboren wurde, als Vasco da Gama starb, und starb, als Portugal sich in die Personalunion mit Spanien begab, in seinen Lusiaden eine idealisierte Geschichte Portugals schrieb, in der aber auch Melancholie und eine Klage im Namen der Opfer mitschwingen. Bei der Ausfahrt Vasco da Gamas mahnt ein Greis und tadelt den König. Was für ein neues Unglück zu verdienen treibst du dies Land und diese Leute dorten? Was für Gefahr und Tod bestimmst du ihn, beschönigt irgend unter hohen Worten? Mit was für Lockungen von Land und Minen ziehst du so leicht sie weg aus ihren Pforten? Mit was für Preis in Nachruhm und Geschichten, Triumphen, Siegen, Palmen, Lobgedichten? Du lässt vor deinem Tor den Feind sich mehren, nach einem anderen dich ins Weite wendend. Du lässt das Reich von Menschen sich entleeren und schwinden, seine Kräfte fern verschwendend. Du folgst dem Unbekannten, Ungefähren, mit Ruhme dich umschmeichelnd und verblendend, lässt dich als Herrn von vielen Titeln schauen, von Indien, Persien und Äthiopiens Gaun. In Belém, einem Stadtteil im Westen Lissabons, steht am Ufer des Flusses Tejo der Padrão dos Descobrimentos, das Denkmal der Entdeckungen. Es wurde 1960 zum 500. Todestag von Heinrich dem Seefahrer während des diktatorischen Regimes von Antonio de Oliveira de Salazar errichtet. 56 Meter hoch ist das Denkmal, mit einem Auditorium darin und einer Ausstellungshalle sowie einer Aussichtsplattform. Wie der Bugspriet eines Segelschiffes richtet es sich zum Wasser hin auf. Geschmückt mit Skulpturen von 33 wichtigen Persönlichkeiten des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit in Portugal, überwiegend Seefahrer und Entdecker. An der Spitze steht Heinrich der Seefahrer mit einem Modell einer Karavelle im Arm. Dahinter auf der Ostseite König Afonso V. und direkt hinter ihm Vasco da Gama. Ungebrochen, ohne jeglichen Zweifel am Kolonialismus. Ohne jegliche Reflexion. Ohne einen Gedanken an die Opfer und die gewaltsame Unterdrückung anderer Menschen. Der europäische Held als Entdecker der Welt. Jorun Pöttering, die in Brasilien aufgewachsen ist und an dortigen und portugiesischen Hochschulen geforscht hat, beklagt die Siderate der portugiesischen historischen Forschung in der Salazar-Zeit. Die Wissenschaftler, die in Portugal geblieben sind, haben über kaum etwas forschen können. Aber worüber sie forschen konnten, war die ganze Technik, also das Nautische. Da gerät man mit der Ideologie nicht leicht in Konflikt und kann trotzdem was Kluges sagen. Und so entstand eine glorifizierende Erinnerungskultur, die jeden Jahrestag, der sich irgendwie bot, wie Heinrich des Seefahrers fiktives Geburts- oder Sterbedatum, groß feierte. Dazu passt auch, dass 1998, pünktlich zum 500. Jahrestag der ersten europäischen Seereise nach Calicut, die damals neu eröffnete Brücke über den Tejo nach Vasco da Gama benannt wurde. Ebenso der im selben Jahr fertiggestellte Vasco da Gama-Turm, das höchste Gebäude Portugals. Ansonsten heißen weltweit 4 Fußballvereine nach dem Seefahrer. In Goa, Rio de Janeiro, Kapstadt und seiner Geburtsstadt Sinesch. Und auch in Hamburg findet sich ein Denkmal für ihn an der Einfahrt zur Speicherstadt und ein Platz, der seinen Namen trägt, nahe der Elbphilharmonie. Das ist nichts, was spezifisch für die Portugiesen und spezifisch für Da Gama oder Heinrich ist, dass im Nachhinein diese Gedächtniskultur das ungemein überhöht. Und ja, erst in den letzten Jahrzehnten und vor allem mit der Black Lives Matter-Bewegung, wo dann auch solche Denkmäler gestürzt worden sind, kritisch reflektiert wurde überhaupt. Auch in Portugal wird die weltweit geführte Debatte über Sklaverei, Beutekunst, Kolonialgeschichte und strukturellen Rassismus immer wichtiger. Aus zaghaften Anfängen ist inzwischen eine größere Bewegung geworden, die Unterstützung von Wissenschaftlern genießt. Und so gibt es in Lissabon beispielsweise Planungen für ein Mahnmal, das auf einem zentralen Platz am Tejo-Ufer an die Opfer von Sklaverei und Rassismus erinnern soll. Schließlich spielte Portugal eine ganz entscheidende Rolle im Sklavenhandel zwischen Europa, Westafrika und Amerika. Doch die Gesellschaft ist dabei gespalten, was sich allein schon daran zeigt, dass die Planungen für das Denkmal schon 2017 begannen und immer noch nicht abgeschlossen sind. Die Mehrheit der Portugiesen scheint immer noch dem Lusotropikalismus anzuhängen, dem Mythos, der unter Salazar entstand. Und der behauptet, Portugal sei keine aggressive Kolonialmacht gewesen, sondern habe ein friedliches, tolerantes Nebeneinander gefördert und seinen Kolonien Kultur, Infrastruktur, Schulen sowie soziale und religiöse Integration gebracht. Vielleicht lässt sich die koloniale Vergangenheit leichter beschönigen, wenn man weniger direkt Kolonien besitzt, wie es die Portugiesen und Niederländer anfangs taten. Wenn man über Handelsstützpunkte herrscht und vermeintlich nur erzwungenen Handel treibt. Wenn zudem der Handel dann auch noch privat organisiert ist. Dass es eine rein wirtschaftliche Expansion war, die zudem zum globalen Wohlstand beitrug, das ist eine historische Erzählung, die nicht nur in Portugal, sondern in weiten Teilen Europas so verbreitet wurde. Während andere Länder wie Spanien alte europäische Herrschaftssysteme nach Süd- und Mittelamerika exportieren, was schnell einsehbar mit Unfreiheit und Gewaltherrschaft einhergeht. Dass sozusagen wirtschaftliche Machtausweitung möglicherweise auch nicht immer nur dem globalen Wohlstand dient, das würde ich sagen, hat ein bisschen länger gebraucht, das zuzugeben. Zu Ehren von Prinz Heinrich und den Portugiesen, die die Seewege entdeckten. Lautet die Inschrift auf dem Denkmal in Belém. Der Infant. Gott will, der Mensch träumt, das Werk wird. Gott wollte, dass der Erdkreis sich schlösse, dass der Ozean eine und niemals mehr trenne. So weihte er dich und der Gischt stob vor dir her. Der weiße Saum, er floh über Inseln und Länder. Der Raum der Klarheit wuchs eilends zum Ende der Welt. Und mit einem Male stieg der Erde rund, geeint aus dem unendlichen Blau. Der dich weihte, schuf dich zum Portugiesen, uns ein Zeichen des Meeres und unserer Bestimmung. Das Meer wurde wahr, das Imperium verging. Nur Portugal, Herr, ist noch Verheißung. Der portugiesische Dichter Fernando Pessoa über den 1394 geborenen Königssohn, der Portugal zur Seefahrernation machte. Portugal ist noch Verheißung. Die Historikerin Jorun Pöttering. Die Portugiesen lieben Mythen. Und auch Fernando Pessoa ist Nostalgiker. Und es ist diese Nostalgie etwas sehr Portugiesisches. Saudade heißt der Begriff dafür. Das Wort steht für ein nostalgisches Gefühl, dafür etwas Geliebtes verloren zu haben. Man weiß, dass diese Sehnsucht nach dem Verlorenen niemals gestillt werden kann. Das Verlorene ist für immer entschwunden, im Nebel über dem Meer, und die Sehnsucht wird immer bleiben. Entstanden ist diese Form des Weltschmerzes, die Wörterbücher unzureichend mal als Traurigkeit, Wehmut, Sehnsucht, Heimweh, Fernweh oder auch sanfte Melancholie übersetzen. Angeblich nach der Niederlage König Sebastians in Marokko, die den Untergang des portugiesischen Weltreichs einleitete. Angeblich. Fernando Pessoa war nicht umsonst der bedeutendste Lyriker Portugals und einer der wichtigsten Dichter seines Landes. Saudade. Nur Portugiesen können dieses Gefühl kennen. Weil nur sie dieses Wort besitzen, um es wirklich beim Namen zu nennen. Zurück nach Sines, wo zumindest für Vasco da Gama alles begann. Das Meer ist fast ruhig da. Nur kleine Wellen rollen langsam heran. Die Schiffe liegen mit gerefften Segeln an der Mole. Die letzte Fahrt scheint zu Ende. Die Sonne versinkt im Dunst über dem Atlantik. In der Ferne lockt die Unendlichkeit. Vou de Lisboa a São Bento, trago o teu mundo por dentro, no lenço que tu me deste, vou do Algarve ao Nordeste. Um Gewürze zu suchen. Eine lange Nacht über den Seefahrer und Entdecker Vasco da Gama von Günter Wessel. Es sprachen Mina Kunzendorf, Laurenz Laufenberg und Hansa Cipionka. Ton Alexander Brennecke. Regie Friederike Wigger. Redaktion Hans-Dieter Heimendahl. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine lange Nacht über kubanische Künstlerinnen und Künstler, die in Konflikt mit dem Regime gekommen sind. Sehr unterschiedliche künstlerische Wege sind die Autoren und Performerinnen gegangen und haben die Konfrontation nicht gescheut, um auf ihre Weise künstlerischen Widerstand zu leisten. Seien Sie gespannt. Sie können alle lange Nächte der letzten Monate auch in der Deutschlandfunk-App nachhören. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche.